denken, dass wir das Gleiche machen, dass Leute denken, dass wir die Landesausschreibung bewerben, weil die alle denken, dass die Kandidaten ihre sind, die von dem denken, dass sie ihre Kandidaten als Bundestagskandidaten sind, und die anderen denken, dass sie ihre Kandidaten als Landesliste ist. Wir müssen sowieso, da gibt es Wahlkampf von Herrn Freundchen, das ist das gleiche Problem Bund und Land, was ich auch dann eigentlich drauf, dass wir ja, dann haben wir hier kurz versehen. Ich habe mit den Verbänden auch gesprochen. Bis wann er sozusagen noch grundsätzlich zur Verfügung stehen würde, bis wenn er da eine Möglichkeit wäre, das trotzdem noch was zu machen. Und das ist im Wesentlichen jetzt in dieser Woche. Wenn ich diese Woche noch anfinge, würde das noch zeitlich dann noch fehlen. Danach halte ich dann wieder auch was anderes machen. Und meine kurzfristige Umfrage, wer bereit wäre, dafür auch Geld zu geben, hat aus meiner Sicht schon genug Zusagen ergeben, dass man es tatsächlich in einer abgerundeten Form, wie es vorgestellt wurde, machen könnte. Ich persönlich würde das auch gerne machen und würde auch allgemein nächsten Kandidatenkollegen in der NRW empfehlen, da mitzumachen und eventuell machen auch noch ein, zwei Leute auf dem Bundesverband. Für den Landesverband gibt es dann natürlich für alle beteiligten Gruppen, die ja gerade schon genannt wurden. Unterscheidet sich das zum Teil nicht von dem, wie es jetzt hätte werden können, wenn wir am Mittwoch entschieden hätten, das einfach zu machen. Und jetzt, wenn man da Geld auf den Tisch gelegt hätte, wäre es besser darüber gewesen, wenn wir das Papier von 20.000 solche wurden Spende, dann hätte wir vielleicht am Mittwoch gesagt, jo, machen wir. Es gibt natürlich bestimmte Einwände auch gegen die Person, das kann ich verstehen, was auch geht, wie bei der Bundeswehr oder andere Gründe, die jemand findet. Das Problem ist nur, die hast du natürlich in gewisser Weise bei jedem. Dass vielleicht bei jemandem befasst ist, dass zum Beispiel nicht aus dem Inneren der Partei kommt. Die sind aber aus meiner Sicht dann so extrem, dass sie dazu führen würde, zu meiner Bewertung. Das ist ein extrem wichtig, aber. Und wie gesagt, ich sehe jetzt auch so, dass die zweite extrem drängt. Ich habe schon was da unten anlegen. Persönlich würde ich gerne ein Projekt diese Woche das tatsächlich eingießen. Ich habe dazu eine konkrete Frage, und zwar sagte mir der Udo, mit dem hatte ich gesprochen, wegen einer anderen Sache, dass er über die Liste der Markus was geschrieben hätte, mit Punkten drin, was so jemand können sollte und warum der Herr Bender da der Richtige sei. Das müsste aber dann die Liste gewesen sein, diese Zehner-Kandidatenliste, auf der wir noch nicht mit drauf sind. Ich habe da jedenfalls nichts zu gefunden. Ich habe nochmal selber nachgeguckt. Das sind quasi ähnliche Argumente, die da drin stehen. Oder also das heißt, habt ihr da vielleicht auch euch nochmal kurz geschlossen mit dem Markus? Ich habe mit Markus telefoniert, weil er hat die Mail geschrieben zu der Zeit, wo ich wollte einen Freitag mit ihm sprechen, hatte die DDR-Demo vorbereitet und dann jetzt seit Freitag bis Sonntag wird er erreicht worden, hat meine erste Mail erreicht. Markus sieht das aber genauso. Das, was er formuliert hat, sind ja genau die gleichen Dinge, die wir in dem Gespräch in den Samstag und Montag getan haben. Er hatte nur da noch nicht gewusst, beziehungsweise ich hatte es aber auch über die Liste gemailt, schon sogar vor vielen Tagen, dass ich gemailt hatte, dann ob ich das trotzdem versuchen würde, mit anderen Spenden ginge oder so, das Geld aufzubringen. Vier Tage nach. Da ist er genau dran. Und da wird jetzt eigentlich Thomas drauf geantwortet, aber Markus Bomber ist nicht die Kandidatin. Ja, wir haben uns ja am Sonntag ja auch kurz getroffen, also die von der Demo kamen, und ich teile voll und ganz den Eindruck, dass der Markus sich weiterhin für den ausspricht. Die Geschichte auf der Mailingliste hat sicherlich damit zu tun, dass wir ihn auch nochmal gebeten hatten, in Vorbereitung dieses Treffens, wo er eben sagte, nicht anwesend sein zu können, dass die Argumente nochmal benannt werden. Vermutlich hat er da also die Kriterien, das, was gewünscht wird. Aber ich möchte auch nochmal meine Meinung dazu sagen. Also Punkt 1, das ist ja unser Wahlkampf hier. Und deshalb denke ich, ist völlig klar, dass wir alles tun, was wir gemeinsam für richtig halten. Und dazu gehört dann auch eine Unterstützung der Kandidaten. Das ist einfach fundamental wichtig. Das stellt niemand in Abrede. Es gibt aber zwei Bedenken. Ich habe ja nie mit ihm selber gesprochen. Ich habe nur einen sehr flüchtigen Eindruck aus der Mumble-Sitzung. Und dieses von Uwe so allgemein formulierte, er findet sich vielleicht nicht so riecht sich zurecht in den Strukturen dieser Partei oder kennt uns nicht gut genug. Das hing für mich daran, dass er mit einem Konzept, was er ja nur ansatzweise vorstellen konnte an diesem Mittwoch, es hängt daran, dass ich den Eindruck hatte, er glaubt, oder dieses Konzept nimmt auch oder geht davon aus, dass man auch bestimmte Dinge steuern kann, was alles sonst noch an Pressemitteilungen, Erklärungen, Öffentlichkeitsarbeit läuft. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich befürchte, ja, so professionell er ist, dass er das unterschätzt, die Möglichkeit. Wenn er im Abgeordnetenhaus oder mit Abgeordneten zusammenarbeiten, steckt da eine sehr feste Struktur hinter, wo zwar auch manche gegeneinander und so nicht so arbeiten, aber es ist zumindest eine Struktur da. Wenn er meint, koordiniert Öffentlichkeitsarbeit machen zu können, befürchte ich, dass er nicht ganz sich klar darüber ist, dass vieles von anderen Landesverbänden, vom Bund, von Einzelpersonen parallel läuft. Das war mein Eindruck. Ich sage nur einen flüchtigen Eindruck. Ich sage, der kann nur sehr flüchtig sein. Aber das war beim Mumble-Termin am Mittwoch der Punkt. Und das andere, wo ich weiterhin so stehe, ist, ja klar, wenn Kandidaten eine Spendenaktion machen, das Geld kommt zusammen, können sie auch oder kann man darüber auch anders verfügen. Aber eine Ausschreibung, nachdem die oder eine Tätigkeit, eine bezahlte Tätigkeit, selbst wenn sie im Vergleich zu anderen Profis deutlich günstiger ist, in der Größenordnung, jetzt ist es ja nur mal gesagt worden, von 20.000 oder 22.000 Euro, bin ich der Meinung, muss in irgendeiner Weise offen kommuniziert werden, dass diese in Form einer Ausschreibung übermittelt werden. Sonst behaupte ich, gibt es Ärger hinterher. Das ist weiter mein Standpunkt dazu. Okay. Unglaublich, ne? Okay. Er hatte weder in der Mammelsitzung noch in irgendwelchen anderen Gesprächen, glaube ich, erwähnt oder auch nur angedeutet, dass er sich in den Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit, den Bereich, den ihr abdeckt, irgendwie einmischen mag oder irgendwas mit Pressemitteilungen machen mag. Er wollte in erster Linie die Kandidaten, glaube ich, im Funk und Fernsehen platzieren. Das ist sein Hauptaugenmerk. Und dafür ist er letzten Endes da. Er ist nicht dazu da, irgendwie das mit den Pressemitteilungen zu koordinieren. Er hat selber von sich gesagt, dass die Pressemitteilung jetzt nicht als das beste Mittel. Und er will sich da halt raushalten. Er macht halt das mit den Pressemitteilungen. Punkt. Das hat er gesagt. Vielleicht ist das so rübergekommen, als wenn er sich da einmischen wollen würde, als wenn er euch die dann verbieten wollen würde. Das wäre auf gar keinen Fall. Ihr könnt halt tun, was ihr wollt. Das war der erste Punkt. Und was war der zweite nochmal? Weiß ich nicht, vielleicht fällt mir noch was ein. Er hat aber schon in der Sitzung gesagt, dass er nicht möchte, dass wir da für Pressemitteilungen. Wir sollten direkt mit der Presse reden, genau. Genau, also direkt mit der Presse reden, am besten natürlich ja. Über die Grundwehranlage. Zum Beispiel. Genau. Ohne das jetzt groß werten zu wollen, ist das natürlich schon was in unserem Bereich mit reingreift, weil wir jetzt natürlich mit unserer Arbeit schon auf euch auch zurückgreifen und euch dann gerne als Ratgeber oder so in der Pressemitteilung sehen. Ne? Einfach nur, wo ihr jetzt in der Mauer steckt. Das ist Teil des Konzepts, trotzdem Teil des Konzeptes ist es halt nicht Zitate in PMs geben, sondern direkt mit Presse interagieren, sprechen. Das hat halt die höhere Wahrscheinlichkeit dann auch Impact zu finden, als nur über eine Pressemitteilung. Da kann man das mit der PM ja zusätzlich machen, ist ja kein Ding. Also ich zumindest bin ja gerne weiter für Zitate, die man da hat. Aber jetzt ist sie da, genau. Nee, ich wollte nur auf das antworten, was Peter gesagt hat. Ich fühle mich da jetzt auch nicht übergangen oder so. Ich sage vielleicht nochmal unsere Position an der Stelle, wenn das in Ordnung ist, von Seiten der Koordinatoren. Ich hatte den Herrn Bender nicht so verstanden, dass er da jetzt groß in das reinwirken möchte, was die AGÖA macht. Wir hatten uns ja im Vorhinein im Rahmen der Planung des Konzepts auch Gedanken zu gemacht, wie wir das irgendwie gestalten wollen mit der Kandidatenbetreuung. Da ist Jasna auch dann wohl die Ansprechpartnerin mit vor allem. Wir zeigen uns da sehr offen, geschlossen offen für einen solchen Menschen, der da einfach Profi ist. Wir sind alle selber keine Profis, wenn da ein Mensch ist, der da Plan hat. Natürlich sollte man mal miteinander reden und vielleicht die Grenzen abstecken und wo wir, was er gezielt übernimmt und was dann eben bei uns irgendwie noch oder eben bei euch bleibt. Was mir an der Stelle grundlegend mal wichtig wäre zu klären, mir ist nicht ganz klar, was die AGÖA und die Pressesprecher, wie ihr intern organisiert seid, wer was macht, was die AGÖA macht, was die Pressesprecher machen, weil ihr ja eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, beauftragt seid für die Anfragen, die so an den Landesverband gehen und gar nicht explizit jetzt mit den Kandidaten da jetzt. Also warum jetzt drei Pressesprecher dann sich irgendwie auch in diese Kandidatenbetreuung da so sehr ich verstehe die Strukturen generell nicht so ganz bei euch, was wer wie wo wofür zuständig ist und wer was macht und das Geld ist vielleicht auch an der Stelle hier vielleicht nochmal ein bisschen generell zu thematisieren. Weil es von außen betrachtet mir das nicht ganz klar ist. Ja, aber wie gesagt, wir zeigen uns offen, würden da mit dem Herrn Wender oder wer auch immer das dann wird, ein Gespräch auf jeden Fall noch führen, denke ich. Aber haben da auch, hatten da ursprünglich unsere Vorstellung auch, wir hatten halt mit Ines viele Gespräche oder ein, zwei, drei Gespräche geführt, mit der Ines Schorsch, die das ja im letzten Wahlkampf gemacht hat. Wir hatten mit dem Joachim Paul, der war auch bei einem Termin im Landtag mal da, da gab es ja schon auch zig Input und auch dieses Listenkandidatentreffen, wo die Wünsche alle kommuniziert worden sind, das ist ja auch schon mitunter in unsere Sachen so eingeflossen, wie wir uns da ursprünglich mal überlegt hatten und angedacht hatten. Dann kam der Herr Bender, dann hatten wir Uwe noch ein Gespräch und es war irgendwie alles ungeklärt und wir sind da jetzt auch in die Richtung, wir können da, denke ich, viel anderes was zu sagen. Ja, das dann Bender mehr irgendwie so Kalenderbetreuung anfangen, entgegen, dann reingehen. Ja. Ja, genau, richtig. Und genau, und Kalenderbetreuung, wie gesagt, und was vielleicht auf der, möchte ja auch nicht alle Kandidaten, der konzentriert sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, fokussiert auf die ersten 10 Listenkandidaten, das heißt die Direktkandidaten, da ist halt auch noch eine Betreuung irgendwie zu gewährleisten. Was aber auch dann zu gucken ist, inwiefern das die einzelnen Kreise vor Ort selber auch erledigen können, diese Presseanfragen für die Direktkandidaten. So Münster können das zum Beispiel, denke ich, in Münster zum Beispiel, ist das, glaube ich, die brauchen da nicht groß viel Unterstützung, da haben die einen Laufen, die haben da so einen Fessel. Und wenn so Sachen kommen, wie, es sollen mal drei Kandidaten gefilmt werden, während sie eine Infostand Flyer verteilen, dann kann ich ja irgendjemand organisieren, dass dann da irgendwo ein Infostand ist, wo ihr hinfahrt, so ein Zeug, wo ich telefonieren, das irgendwo eintragen und euch Bescheid sagen, dass ihr wisst, dass ihr da hin wird. Aber es steht eine Frage im Raum. Ja. Ich möchte auch gerne auch einfach eins ergänzen. Ja, also zum einen, klar, wahrscheinlich auch irgendwie wird er eingebunden in die andere Arbeit, wo werden da Abgrenzungen getroffen und wie kriegt man die Schnittstellen hin, genau. War das. Aber eine ganz grundsätzliche Sache möchte ich mal ansprechen, weil das Beispiel letzten Endes aus Bundespartei auch erwähnt, ab dem Punkt, wo wir bezahlte Aufträge vergeben, bezahlte Arbeit haben, bricht an anderer Stelle mit ziemlicher Sicherheit ein Großteil der freiwilligen Arbeit weg, weil es werden sich sicherlich sehr viele Leute denken, warum sollte ich für Uno stundenlang Plakate kleben, während da jemand anders für, in Anführungsstrichen, ein bisschen telefonieren und ein bisschen rumjetten, 20.000 bekommt. Ich weiß, dass da wesentlich mehr dahinter steht, aber das ist letzten Endes eine Sache, die ankommt. Ich meine, wir hatten schon mal riesige Streitigkeiten, als Pressesprecherstellen zu vergeben war, und da ging es um 800 Euro im Job. Na, und also das waren... Ja, da haben Leute hingeschmissen, weil jemand anderes 800 Euro gekriegt hat. Wer macht die Redeliste? Noch keiner, aber ich war, glaube ich, dran und der Bernd war dran und der Paket so. Vielleicht nochmal, weil ich schon angesprochen war, du hattest einen anderen Eindruck, als ich ihn geschildert habe. Es geht nicht um, er will Presseerklärungen machen. Er hat ziemlich klar zwei Dinge gesagt. Er hat gesagt, ich habe mir eure Außendarstellung angeguckt, ich versuche ihn jetzt nur inhaltlich wiederzugeben und habe festgestellt, da gehen am Tag 60 Presseerklärung raus. Und hat dagegen gehalten, er möchte da Einheitlichkeit reinbringen, er möchte da so, das beinhaltet für mich, ich überspitze jetzt mal, er glaubt, das ändern zu können, ja, was da parallel läuft. Das ist der Punkt, woran ich sage, es war sehr flüchtig, festmache, mag sein, so. Und der andere Punkt ist, er hat sich auch gegen, mehr oder weniger direkt gegen die Rolle der Themenbeauftragten ausgesprochen, weil er auch gesagt hat, er möchte die Kandidaten, ich rede von meinem Eindruck von der Mandelsitzung, wo er relativ klar gesagt hat, er möchte die Kandidaten auch thematisch zuordnen, möchte denen Themenfelder zuordnen und mit denen dann in die Öffentlichkeit gehen. Wenn jetzt also der Herr Wender, wenn er gut und professionell ist, was ich ihm durchaus zutraue, in der Lage ist, mit bestimmten Kandidaten aus NRW in die Bundesmedien zu kommen, dann befürchte ich, aus seiner, so wie er sich das vorstellt, das machen zu können, kollidiert das mit der Realität dieser Partei, die auf Bundesebene, und da gebe ich dir durchaus recht, beschlossen hat, wir haben Themenbeauftragte, wo wir ein enormes Problem damit überhaupt uns inhaltlich zu positionieren, weil immer die Frage kommt, wo ist denn unsere Parteiposition dazu? Das sind die Punkte, wo ich kann ja, würde ich mit ihm reden, würde sich vielleicht vieles klären lassen, wo ich den Eindruck hatte, er meint, und er hat ja auch gesagt, er hat auch die Vorstellung, dass NRW halt da so eine Führungsrolle übernimmt, das sehe ich teilweise auch so, weil wir ein relativ starker Landesverband sind, aber ich befürchte, dass er unterschätzt, wie viele Kollisionen das gibt. So, das ist mein Bedenken. Und ich sage nochmal, wenn wir über 20.000 Euro reden, geht das nur per Ausschreibung. Es kostet sonst echt viel Engagement. Wobei ich, ja, nee, das sage ich ja dazu, wenn das andere bezahlen, aber ich sage nochmal, ich bin überhaupt nicht am Schlips getreten, ich kann mit oder ohne Bänder arbeiten, ich störe mich überhaupt nicht daran, wenn der Sachen macht, das ist überhaupt gar nicht mein Problem. Aber dazwischen, ich glaube, ihr müsst einfach mal ein Gespräch führen, weil ich höre ganz viele Missverständnisse, die ich so auch von ihm nicht so wahrgenommen hätte. Also einfach mal ein Gespräch führen, dann kommt man vielleicht darauf, wo da die Missverständnisse liegen, dass er das vielleicht so verstanden hat und die Mammelsitzung war jetzt echt ordentlich, muss man uns nicht drüber unterhalten, ja, als da irgendwie ein Teil der Leute direkt irgendwie anfingen, die Mistgabeln und die Fackeln auszupacken und er die technischen Probleme hatte, also die war unter aller Sau, die ÖA-Sitzung, wo, also nicht die ÖA-Sitzung, sondern es war unter aller Sau diese Vorstellung, weil es einfach schlecht war, klar. Die Mistgabeln, die werden schon irgendein Ziel finden und wenn er das nicht ist, dann wird es alternativ irgendwas geben. Ja. Schickt sie alle zu mir, die können mich am Arsch schicken. Ich denke, dass Mistgabeln und Fackeln sicherlich auch ein Stück weit durch die Entstehung der ganzen Geschichte. Natürlich, ja, ja. Muss man vielleicht aber zu der Erklärung noch dazu sagen. Naja, ich würde aber gerne meine Frage auch noch beantworten. Der Berg. Welche Frage hattest du denn? Wie die Struktur der AGÖA noch ist und wie der euch, wie ihr intern arbeitet und so, das würde ich fürs Verständnis und so. Es gibt auch noch eine Frage. Ich glaube, Bernd war noch dran. Und Bernd. War vor mir, ne? Den sehe ich nicht. Tut mir leid. Du musst dann in den Raum reinwinken. Wenn ich das mit der Rednerliste machen kann. Ja, nein, ich wollte mehr sagen, dass ich denke, dass es eine Frage für man, kommuniziert. Weil ich sage mal, man nimmt da ja nicht jemanden, die gibt es diese Aufgaben, sondern man sagt, wir nehmen einen Spezialisten, der nur für diese eine Aufgabe da ist, weil er da besonders gute Kontakte und so weiter hat. Ja. Wenn man das auch nicht kommuniziert, ich denke, da muss man auch gerade was Peter gesagt hat, dass die ganze Sache mit den Bändern von vornherein, wenn er daran das glauben wäre, auch anders angekommen wäre, meine Meinung. Wenn man das kommuniziert, kann man da diese Flächenbrand verhindern. Und so, Christoph, wollte ich noch sagen, du hast das richtig verstanden, was er gesagt hat, zu Pressemitteilung zu den aktuellen Arbeiten. Aber du hast es und damit habe ich es so verstanden, er hat die Ist-Situation beschrieben und da hat er recht. Und dann hat er gesagt, ich würde gerne mit den Kandidaten das und das machen. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich möchte auf diesen Bereich zugreifen. Er hat gestimmt, so ist das. Und ich würde mit den Kandidaten gerne so machen, dass es kontextlich wird. Da habe ich es verstanden. So. Ja, okay. Ich ziehe zurück. So ist denn deine Frage, wenn ich ja, danke fürs Pad. Wer das an der Stelle ist, soll tun, kann das eh alles besser, könnt ihr eure gescheiten Kommentare reinlassen. Die allgemeine Problematik ist ja nicht anders. Ach ja, wir sind ja auf Wappe, ne? Genau. Aber zerstört das den Punkt. Ja, ich würde auch gerne. Also die Frage steht im Raum und die wird auch beantwortet. Als zweites klären, ja, weil ich auch so ein Megapunkt, da bin ich wahrscheinlich schon lange aus dem Bett, wenn ihr eingekehrt habt. Meinst du auch? Ich weiß nicht, ich mal dran. Gut, okay. Die Frage war, Fit Job ist, glaube ich, nicht, oder wer hat mit dem Bänder überhaupt gesprochen über das Geld? Ich hatte mit dem gesprochen. Wie sieht das denn aus? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so 22.000 oder 20.000 irgendjemanden in die Hand zu drücken, und ich weiß nicht, wie immer rauskommen. Ich kaufe auch kein Auto, was ich mir noch nie angeguckt habe. Hat er irgendwie gesagt, wie man das eventuell auf eine Erfolgsbasis machen kann? Also, dass man vielleicht. Nein, das nicht, aber dass man einfach sagt, man geht mit einem gewissen Teil von mir auf eine Vorleistung, aber dass man nicht sofort alles zahlt, sondern am Ende was als Bonus. Kann ich dir zu antworten? Ich habe ja mit ihm auch drüber gesprochen, über die Summe mit dem Mütterbänder nachträglich nach der Sitzung, weil ich auch mitgekriegt habe, dass da alle Leute rumgeritten sind. Und zum einen ging es eben um die Reisekosten, weil er hat ja auch einen Punkt des Konzeptes, ist ja, dass er bei den Top-Terminen ja auch immer dabei ist. Das heißt, er fährt immer auch hin und hilft den Kandidaten, wenn wichtige Dinge sind und begleitet die diesen Dinge. Deswegen werden hohe Reisekosten anfallen. Und der zweite Punkt ist, wenn man das so machen würde, wie ich vorschlage, wäre es natürlich sinnvoll, die 20.000 sind eine Abschätzung von ihm gewesen für April bis September, Gesamtaufwand. Das ist nicht, dass er gesagt hat, ich nehme 20.000 Euro und dann mache ich das für euch. Das ist nicht der Punkt. Das Geld fällt natürlich bis September schubweise an. Ich würde so vorschlagen, dass man eine Branchenvereinbarung macht, zum Beispiel bis Juni, sich auch einen Termin macht, um zu sehen, wenn nicht passiert, lässt man es sein. Weil er das Angebot, was er gemacht hat, beruht ja darauf, dass er als erstes Medienprofile von den Leuten macht, innerhalb von wenigen Tagen, diese Woche noch. Dann Termine macht mit den Leuten für Sachen, die in 2-3 Monaten sind. Das heißt, ob es klappt oder nicht, weißt du in 2 Monaten. Das können wir mit dem vereinbaren, wenn es nichts tut, dass wir irgendwie nicht aussteigen. Und dann kostet es auch nicht 20.000 Euro. Also einfach gesagt, wenn Melanie nicht bei dem Kajauf sitzt. Ja, also sagen wir mal so. Also so übertragen. Das ist ein Prozess, genau. Das wäre auch, genau. Das wäre auch so die Idee. Ich hätte auch so eine Staffelungsidee, hätte ich auch gehabt, so dieses. Ja, das ist ja nahe. Zum Anfang, dann, wenn wirklich wenige Termine gemacht werden konnten, so und so viel oder was auch immer, was weiß ich, bei Einzug in BT, dann vielleicht nochmal irgendwie was zum Abschluss oder so, aber irgendwie so, dass das war halt unsere Regierung noch hatte. Aber das ist ja, ich glaube, die Klärung des Wie wird dann bezahlt, ist ja auch immer was, was geredet werden kann, und ich denke nicht, dass da irgendwie er sich sperren wird oder das. Aber ich finde die Frage berechtigt. Ich habe eine Sache direkt dazu. Das ist ein Aspekt, der mir noch eingefallen ist. Ich persönlich fände das viel schöner, wenn man das irgendwie als zweckgebundene Spende irgendwie machen könnte, weil dann kommt das vielleicht wegen der Parteienfinanzierung oder bei dem Landesverband zugute. Klar, wenn wir jetzt irgendwie einen Spenderkreis aufmachen oder wir tun unser Privatvermögen in den großen Topf und hoffen irgendwie, dass das alles gut geht und funktioniert und tralala, dann ist das. Ja, hier nicht euer Risiko, also 50 Kohäsionalmittel ist jetzt nicht euer Risiko, ne? Aber ich denke mal, dass sich der LV dann trotzdem irgendwie über die Parteifinanzierung freuen würde, wenn wir das über ihn laufen lassen würden, oder? Würde ich gerne direkt noch abbauen. Gerne, bitte. Geht das? Die Frage ist, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das rechtlich dann, geht. Dann würde ich auch so. Gerne das. Kein Plan. Da bin ich überfragt jetzt. Ja, bitte. Darf ich über? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, okay. Also, das Problem ist halt eben, wenn wir es über die Partei laufen lassen, dann will die Partei mitreden. Man kann es so ausgehen. Ja. Und die Parteien mitreden sind auch die, die dann rumschreien, warum war es keine Ausschlagung, warum ist der gewonnen worden, warum geben wir mir so viel Geld, ich möchte das nicht und so weiter. Das wird alles passieren, ist egal, ob das von euch gespendet und dann an die Partei läuft und dann weitergeleitet wird. Aber das ist, dann ist die Partei dran. Ja. Das ist die Problematik, die ich dabei sehe. Okay, ich finde es. Es war prima, wenn es konkret wird, aber man kann sehr gerne über das konkrete Verfahren, wie jemand Geld bekommt, in welchen Tranchen und von was abhängig reden, wenn man sich einig ist, dass man das so möchte. Nochmal, ich habe nichts dagegen und ich habe selber vorgeschlagen, ja, ich akzeptiere voll und ganz und sehe das auch selber so, dass es eine zusätzliche professionelle Unterstützung braucht für Dinge, die ich derzeit auch nicht realisiert sehe in der AGÖA. Ich glaube, das besteht Konsens. Deshalb habe ich gesagt, ja, lass uns das Aufgabenprofil definieren, lass uns so weit machen, deshalb sitzen wir hier und lass uns dann eine Ausschreibung machen. Man kann jetzt gerne darüber diskutieren, ob eine Ausschreibung nicht geht oder so. Aber das ist weiterhin mein Punkt. Das kann man kommunizieren und dann kann man auch eine Summe von 20.000 Euro kommunizieren. Ich habe auch gesagt, dann kann man in Abhängigkeit von den Aufgaben einen Etat dafür festlegen und dann muss man gucken, wie dieses Geld, wo es herkommt. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn wir in einer Partei sind, die im Wesentlichen oder zu 99% davon getragen wird, von ehrenamtlichen, nicht bezahlten Engagement. Es gibt in dieser Partei Leute, die können ganz erstaunliche Dinge. Und die haben vielleicht auch Jobs oder Auftragsarbeiten. Und wenn unter denen auch Leute sind, die sagen, ja, für Geld könnte ich das auch machen, ist das völlig legitim. Ja, es ist ein Unterschied, ob du irgendwas anbietest an Dienstleistungen und sagst, das mache ich irgendwie am Wochenende neben meiner Arbeit oder ob 20.000 Euro. Es geht nicht, ob das viel oder wenig ist. Das ist nicht mein Punkt. Ja, im Raume steht, dann sagt vielleicht jemand, der das auch kann, ja, dann kann ich mir auch frei nehmen 3 oder 5 Monate und diese Dinge auch erfüllen. Und das ist für mich Anspruch, den ich weiterhin hier vertrete. Dieser Weg ist okay. Alle anderen Wege halte ich für bedenklich. Ja, genau. Der Finanzierende ist eben nicht bedenklich. Wenn, ja, nee. Einig, dass wir das machen wollen. Das hing eigentlich nur daran, dass es nicht ausgeschrieben war. Das hing daran, dass es argumentiert wurde, die 20.000 Euro wären ein Zugriff, weil du beide heilige Ritterliste nicht hast. Genau, ja. Also ich krieg das auch nicht praktisch. Also, man muss so jetzt machen. Ja, nein. Aber ich sehe auch hinten links die Ecke nicht immer rein. Du hast einen besseren Überblick. Britta macht jetzt Rednerliste. Und ich würde gleich gerne auch eine Antwort geben Richtung der doppelten Frage von Solzkin, die uns zweimal kam. Ich meine, die Sache ist jetzt die. Die Listenkandidaten scheinen sich einig zu sein, dass sie den Mann brauchen, auch in der Form, wie er das Konzept vorgestellt hat, und der Mann scheint finanziert zu sein von den Listenkandidaten. Worüber diskutieren wir hier? Ja, über die Akzeptanz. So läuft es nicht. Okay, okay. Weil wir so gerne diskutieren. Das ist ja tatsächlich so, dass alle 10 Kandidaten sich da einzeln? Ja, ich habe mit allen gesprochen. Wir haben, glaube ich, untereinander mit allen Netzen gesprochen über dieses Thema in unterschiedlicher Intensität. Zuletzt habe ich den Alias heute Nachmittag noch angerufen. Und der Punkt ist, wenn du auf Spenden setzt, dann musst du natürlich gucken, wo die herkommen. Dann ist es nicht unter Umständen nicht so, dass du jetzt sagst, das ist eine Sache der NRW-Liste. Deswegen ist dann die Frage, wenn das, Bedingung war einzig, dass es maximal 15 Leute sind. Und die Idee, Spenden zu sammeln, hängt natürlich in gewisser Weise dafür ab, wer sich da beteiligt. Das kann einerseits jemand sein, der sich beteiligt und selber Geld reinzieht. Das kann auch jemand sein, der Geld spendet und jemand anders ist in dieser Liste. Die Idee war, da das ja aus der NRW-Liste entstanden ist, und meine Idee war das, damit das überhaupt gelingen kann, dass natürlich alle Leute, die vorher sozusagen diesem Konzept positiv gegenüberstanden, und das war ja mindestens die 6, die im ersten waren, und die anderen, der Informationen und Politik noch ganz ehrlich gemacht haben, natürlich dann die Möglichkeit haben, da mitzumachen. Das ist auch nach wie vor so. Und es gibt zusätzlich die Möglichkeit, noch Leute mitmachen zu lassen, die nicht im Hängeren in der NRW-Liste sind. Also weil es dann nämlich kein landesverbandsfinanziertes Projekt ist. Und meine Idee insgesamt hinter dem Punkt ist, dass ich einfach nur ein paar Leute durch einen Wender in diese Stoß katapultieren will, die uns diese Wahl gewinnen und Glaubwürdigkeit gewinnen. Wer ist eigentlich egal? Es geht jetzt nicht darum, irgendwie die NRW-Liste vor der Sachsenliste zu positionieren. Und es geht um die Leute, die den Wahlkampf dann für uns wesentlich gewinnen durch diese Aktion. Also deswegen, deine Frage meine ist. Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Okay. Okay, gut. Du kannst alle, die hier sind, fragen, wie sie dazu stehen. Wir stehen halt dafür und haben mit ganz vielen Leuten gesprochen. War. Ich bin nicht für jemand anders reden. Besser? Ich habe mir jemand zur Frage gekommen. Okay. Ich hätte jetzt nicht gesagt, wir haben das direkt durch den Test. Ich hätte gesagt, guck mal auf den Tacho, wenn wir jetzt noch 20 Tage ausschreiben, das ganze Turnier und hast nicht ja. Wir haben nur noch 160 Tage. Genau. Wenn in 2 bis 3 Monaten hast du, das dauert, bis jemand in den Shop fällt, wenn wir noch einen Monat warten, dann sitzt ihr am 23.09. in den Shop. Also diesen Zeitpunkt, also dieses Zeitfenster, sich hat euch das kriegelt. Ja. Jetzt ab von der Thematik ausschreiben, ja oder nein, es geht nur um das Zeitfenster. Und ich habe eigentlich nochmal eine Frage, ist eigentlich mal mit den anderen größten Landesverbänden, bevor man sich dafür setzt, die 4 oder 5 Verbände haben, die Piraten in die Schoß bringen, weil so viele Schoß gibt es ja gar nicht. Oder ist das nicht, dass es vielleicht besser wäre, wo der Herr Bender, wenn er die Qualität hat, und sagt, er nimmt die 10 besten Kandidaten von Deutschland und versucht sie bei Jau. Tja, wir waren noch keine Spitzenkandidaten. Germany's Next Top-Pirat. Bei Heidi Klum. Ich hab natürlich jetzt auch im Nachgang, als der Landesverband gesagt hat, er will das nicht machen, auch andere Leute angesprochen. Und mindestens auf Bayern von der Liste haben die Leute genau das Problem auch gesehen. Dass sie genau das Manko gesehen haben, dass das eben nicht passiert, auch bei ihnen nicht. Die haben keinen. Und die haben gesagt, wir finden das ja toll, wenn er wieder machen würde, weil ihr habt ja Geld dafür. Ja, aber man wollte mal typisch. Und da gibt es 2, 3 Leute, die eventuell da sogar auch mitmachen würden. Und in anderen Bereichen, jetzt Bund, habe ich heute erfahren, wer sich da zum Teil auf diese ähnlich gelagerte Ausschreibung bewirbt. Und das sind natürlich auch alles keine Leute, die diese Klassifikation nicht bringen, sondern eben Leute, die es vielleicht auch schon in anderen Teilen der Partei noch so gemacht haben, aber es ist keine echte Konkurrenz in diesem Bauch. Ich würde die zurückstellen, Heike. Lass uns das grundsätzlich doch erklären. Das ist doch ein ganz anderes Thema. Genau. Bleiben wir bei dem Thema. Ja. Ich finde das, also ich sehe den Punkt mit der Ausschreibung auch und ich weiß auch, dass es da die Leute gibt, dass der noch nicht passiert ist, sich beschweren vor allem, aber es ist obsolet, wenn das halt privat finanziert wird. Aber, also, ich bin auch kein Fan von Ausschreibung und um der Ausschreibung willen. Also, eine Ausschreibung da jetzt zu schreiben und da genau das reinzuschreiben, was der Herr Bender irgendwie anbieten würde, finde ich hinfällig obsolet und lächerlich. Es ist, und ob jemand anders intern in der Partei dieselben Leistungen, die Kontakte zu den Presse- und Medienanstalten hat, die Zeit, das sind alles Punkte, wo ich nicht weiß, ob das wirklich leistbar ist durch parteiinterne Leute, dass die diese Kontakte alle in der Form so mitbringen. Dem muss man auch nicht sagen, was für Bedürfnisse die Kandidaten haben. Der weiß das wahrscheinlich von sich aus, weil er solche Sachen schon gemacht hat und weiß auch, was die Kandidaten, wie es die zu pushen gelte. Und da müssen die Kandidaten auch nicht viel groß Wünsche kommunizieren. Der macht das schon. Der hat scheinbar irgendwie einen Plan. Bin da auch kein Profi, aber also für mich hört es sich relativ fundiert an. Die Geldsache ist eine andere Sache, aber ich denke jetzt auch, dass da Zeit irgendwie, wenn jetzt eine Ausschreibung ist, wie was eben schon gemerkt wurde. Wie lange soll die dann laufen? Wann soll das bestimmt werden und so weiter? Und wir haben jetzt eine neue Vorstandswahl. Soll das der alte Vorstand noch machen oder der neue Vorstand dann machen? Das würde dann auch vielleicht wieder eine zeitliche Verschiebung geben, weil der alte, dafür ist es irgendwie zu kurz, dass in der Zeit dann irgendwie eine Deadline mit der Ausschreibung und Bewerbung und so zu setzen. Ja, es ist alles schwierig, finde ich. Ja, ich muss sagen, was Mr. Jens jetzt gesagt hat, dass er das landesübergreifend macht, speziell mit dem Fokus auf Bayern, finde ich aus strategischer Sicht großartig, wenn das so gemacht werden könnte. Ganz einfach, weil ich weiß jetzt nicht, mit wem gesagt oder wer gesagt hat, der hatte den Bock raus, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Bruno Kramm, wenn der im Fernsehen platziert wird, der sowieso schon mal einfach von der Wahrnehmung so ein Typ ist, und der populär gemacht wird, das kann dazu führen, dass eine Bayern-Landtagswahl gewonnen wird. Aus strategischer Sicht, eine Woche vor der Bundestagswahl, gibt es nichts Wichtigeres. Ich glaube, das können wir schwer beurteilen. Denn Bayern ist da, glaube ich, sehr unterschiedlich aufgestellt. Also ich würde mir das nicht zutrauen, dem zuzustimmen. Gerade jetzt auf Bayern gesprochen. Ja, und zwar wollte ich die Frage aufwerfen, wenn wir jetzt den Auftrag da rausgeben und der soll das länderübergreifend machen, wie kann ich das dann in Konferenz mit der Stelle, die von seitens des Bundes ausgeschrieben wurde, zum einen und zum anderen wichtige Wahlpflichten für die bayerische Landtagswahl ist immens wichtig für uns und gegebenenfalls, wenn man da irgendetwas machen will, Bundestagswahl voranzubringen, dann ist es die Bayern zu unterstützen. In der Landtagswahl so gut abzuschließen. Die Hessen auch. Weil die Bayern sind eine Woche vorher. Aber wenn man zurück die Frage war, lässt sich das nicht kombinieren? Ja, die machen ja eh den Wahlkampf für ihre Landtagswahl und gleichzeitig irgendwie ein bisschen bunt mit der Post. Ich meine, die Ausschreibung vom Bund. Es ist ja eine. Es ist dann noch ähnliche Stelle ausgeschrieben worden. Nachher haben wir zwei Leute, der eine wird bezahlt, der andere nicht. Das wird ein sehr lustiges Spiel, die dann ähnliche Aufgabe bekommen wollen. Nein, aber faktisch ist es doch so, der hauptbegrenzende Punkt ist, dass das von der Bender funktioniert in einem Team von 10 bis 15 Leuten. Das heißt, das ist der begrenzende Faktor aus verschiedenen Gründen. Und deswegen ist es auf gar keinen Fall sozusagen die einzige Option, die passiert. Es wird ganz viele verschiedene Aktionen geben. Es wird vielleicht auch in NRW zusätzlich noch einen Festkoordinator geben, der ähnliche Sachen macht. Ich finde das nicht schlimm. Da muss immer alles exklusiv sein. Das ist nicht so. Und es wird auch nie so sein. Auch im Bund. Es wird dann im Bund vielleicht dann irgendjemand auf die Stelle versetzen. Es sieht aber nicht so aus, als wäre das jemand, den sie sozusagen im Vergleich auch mal so professionell casten. Und der muss dann sozusagen sich unter den 35 Kandidaten irgendwie gleich berechtigt aufteilen, weil das ist ja die Strategie, dass die alles für alle gleich machen, weil die nicht auch irgendwo kommen wollen, irgendjemanden zu fördern. Und dann müsste der. Ist doch nicht, wo sie den Cap machen, weil wie viel Prozent für diese Gruppe? Ja, also das konkurriert aus meiner Sicht nicht. Es ist sozusagen einfach nur so, als würde irgendein Kandidat aus Baden-Württemberg sich jetzt für 1000 Euro eine Sekretärin mieten, damit sie seinen Vertreter macht, oder was? Das ist das Analoge. Und eben von diesem Klassefokus ein bisschen abrücken. Die Leute sind natürlich trotzdem in der Öffentlichkeit und machen auch andere Dinge und alles machen die auch. Aber diese wenigen 10, 20 Top-Termine von Juli bis September, die muss ich nicht anschaffen. Und das ist keine Hinsicht. Man muss es jetzt machen oder nicht. Punkt. Da ist jetzt sozusagen, kann man immer argumentieren, es wird auch nicht anders machen, es wird auch leider nicht machen. Ja, ist aber nicht für die Entscheidung relevant. Thomas Wolken, Andreas Berg, bitte einholen. Ja. Als Kandidat habe ich mit dieser Idee auch sehr früh Kontakt gehabt und war mir erstens sicher, ob ich das gut finde. Und ich habe genau die gleichen Gedankenspiele, wie ich gemacht habe, über den Bahn, wie das gut wird. Steht das in Konkurrenz zur ÖA, steht das zur Konkurrenz zur ÖA-Bund? Und ich sehe alle Positionen Bänder oder wie auch immer man sie mit anderen Namen betiteln könnte. Als Gatekeeper-Funktion. Als ganz wichtige Gatekeeper-Funktion, die wir von der Möglichkeit der bisherigen Parteien abdenken. Und wir sehen sie nicht in Konkurrenz zur Öffentlichkeitsarbeit des Landes noch des Bundes. wir brauchen eine solche Unterstützung, um diesmal in den Talkshows zu kommen und ähnliche Dinge, weil sich dieser Wahlkampf unterscheidet zur Landtagswahl. In der Landtagswahl waren wir gefragt, waren Grundlagen hoch und man hat uns besucht. Man sucht uns diesmal nicht. Wir müssen uns selbst positionieren. Wir müssen ein paar Gesichter positionieren. Dass das in diesem Fall 15 Gesichter sind, weil der Herr Bender nicht mehr als 15 Leute fördern kann und will, ist die eine Geschichte. Dass das dann privat finanziert wird, die andere, sodass die Partei finanziell nicht in Verantwortung für dieses ganze Geschehen steht. Trotzdem kommt es allen zugute. Der Bundespressebeauftragte, der da ausgeschrieben ist, der ja auch honoriert wird, mit, also auch ein hauptamtlicher Job, ist, glaube ich, nicht im Ansatz das Gleiche, was wir damit anstreben. Ich habe mir, weil ich ungern so, ich habe nicht kennengelernt, Herrn Bender, ich habe mir die Zeit genommen, weil ich früher für die Hartz-IV in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet habe, ich habe Berichte für die geschrieben, habe da mir die Zeit genommen, Leute anzurufen, die früher Aufträge erteilt haben, und ich habe dann Rückfragen gestartet und die war positiv, ohne dass ich Herrn Bender jetzt kennengelernt habe. War erstmal so das, was ich über die anderen Kandidaten erfahren habe, was er so behauptet hat, richtig. Also er hat ein Standing, er hat einen guten Verteiler, hat seine Erfahrung, hat auch die mieseste Geschichte der Bundeswehr in der Öffentlichkeit positiv dargestellt. Gut, das müssen wir jetzt bei uns nicht. Aber das sagst du jetzt. Das heißt zumindest, dass er Zugang zu den richtigen Stellen hat, um Informationen zu setzen. Er ist in erster Linie dafür da, uns zu coachen, damit wir uns richtig darstellen können, denn wir lernen diese rhetorischen Arschlöchern oder Meistern, je nachdem, wie man es betiteln will, entgegentreten, von Lindner über Merkel hin zu Peer Steinbrück und Co. Sind das alles, oder Jens Spahn, sind das alles Leute, die sind messerscharf und bösartig. Ich meine, viele Missfälle, die habe ich bei mir im Kreis schon oft gut kennengelernt, das ist nicht das Problem. Aber, da muss man gecoacht werden, man muss in die gleichen Veranstaltungen rein. Ich glaube, auch wenn ich die Arbeit aller Öffentlichkeitsabteilungen bei uns schätze, egal ob Land oder Bund, das kann so nicht geleistet werden. Die andere Pressearbeit der Partei, Stellungnahmen, thematische Schwerpunkte, Vorbereitungen, Veröffentlichungen von Veranstaltungen, all das, das, was bisher geleistet wurde, ist wichtig, muss genauso weiterlaufen, wie es ist. Das mehr traue ich euch bei all der Kompetenz, die ihr habt, nicht zu. Ich habe deswegen diese Position für Martin. Ich kann mich da nur anschließen. Ich lese mir halt selber gerade nochmal diese Ausschreibung auf dem Bundesvorstandsportal. Habe ich mir nochmal angeguckt. Kann ich auch gerne gleich ins Pad mal eben hauen. Ist auch auf, ist verlinkt und im Pad 319 sind auch einige Sachen schon reinkopiert, weil ich ja eben dachte, wir würden da was ausformulieren. Ist aber auch, glaube ich, im Pad hier verlinkt schon. Und das kann ich da Thomas auch nur beipflichten und auch möchte da auch nochmal entgegen und dagegen halten, dass es in meinen Augen nicht ein Ansätzen das ist, was der Herr Bender machen würde. Nicht, dass wir, es geht hier auch um Unterstützung des Bundesvorstandes und wir sind Kandidaten explizit gar nicht so genannt. Also das ist in meinen Augen was komplett anderes und in keiner Weise Konkurrenz zu dem, was Herr Bender vorhat. Das war's. Ja, ich begrüße das, was ihr da vorhabt. Ich finde das toll. Der hat durchaus viel Erfahrung, das hat man ihm angemerkt. Ich denke, dass es da sehr viele positive Schnittstellen geben kann und bin da aufgeschlossen. Ich finde das toll, dass ihr das auch finanzieren wollt selber. Insofern dürfen da eigentlich auch gar keine Diskussionen weiter entstehen. Es geht dann nur noch um die Abstimmung mit uns und da hörte er sich jetzt nicht so an, als wäre er da dem Ganzen verschlossen. Insofern würde ich sagen, lasst uns zum Ende kommen mit der Diskussion und ja, so freut. Ja, ich würde auch nochmal eine Frage stellen, und zwar, wie sieht es aus mit der Einbindung von der Arbeit von Herrn Bender, insbesondere vor dem Hintergrund der Frage Transparenz der Arbeit und Nachvollziehbarkeit der Prozesse. Alles, was in den Arbeitsgruppen, in den sonstigen Gremien gemacht wird, wird nach ja, der Öffentlichkeit halt in Transparenz dargeboten. Wie sieht das mit seiner Arbeit aus? Lässt er sich in die Karten in irgendeiner Form oder wird es so eine Blackbox sein, die komplett neben der Parteiarbeit, neben vor allem der parteiinternen Medien verlaufen. Da muss ich mal direkt was zu sagen. denn meines Wissens ist der Herr Bender halt auf der 10-Kandidatenliste und nach mehreren Ankündigungen, dass wir da auch mit drauf sollten, damals die Wahlkampfkoordination und die Pressesprecher zumindest, ist das noch nicht passiert. Das heißt, bitte? Oder ist nicht mehr drauf oder so? Ja. Zwei Tage drauf. Okay. Das heißt, irgendwo muss dieses Vertrauen ja da gewesen sein, das Vertrauen zu uns nicht da gewesen sein. Warum auch immer das so passiert ist. Nein, warum auch immer das passiert ist. Also, weißt du, wer die Liste verwaltet? Welche Liste ist das denn? Die Listenverwaltung, ja, ich weiß es nicht. Da muss ich direkt intervenieren hier an dieser Stelle. Die Listen der Kandidaten wurden bisher nur von einer Person gesteuert. Ja. Und wir, und vor allem ich, haben von Anfang an sehr viel Einfluss nehmen wollen auf die Listengestaltung, aber darauf gedrängt, dass sie überhaupt entstehen. Das können Infosocker und Lennart da sehr schön dokumentiert wiedergeben. Es hat eine Person alles moderiert, hat sich dagegen gesperrt, Leute drauf zu lassen. Da gab es auch keine Diskussionsmöglichkeiten. Diese Person ist jetzt kein Teil der Kandidaten mehr. Die Situation der Administration der Liste hat sich verändert. Okay. Also was, also Transparenz anbedingt, ist da irgendwo ein Ungleichgewicht bisher gewesen, zumindest. Und nicht nur Transparenz für den Augenblick, sondern auch für die spätere Dokumentation, weil wir wollen ja im nächsten Wahlkampf auch noch was davon haben, was wir jetzt in der Klausel haben. Bernd, Ralf, Wolfgang, Kacken, Kann ich mir nicht sehen, Kacken. Ich war auch noch. Wo war ich oder macht was? Ja, reicht einfach ein. Oder nicht mal einfach. Wer war jetzt als Erster? Ja, was wollte ich denn da noch sagen, als ich ausgezeichnet habe? Doch, weiß ich, Dinge. Es war eben der Punkt der Diskussion nach dem Motto Parallelstruktur, nicht Parallelstruktur, wenn andere Kandidaten gut sind oder nicht. Und da läuft schon. Andere Landesverbände sind schon dran. Da braucht man zu diskutieren. Ich habe in der Wochensitzung gesagt, schaut euch die Warte in den Pressekonferenz an, wir werden es sehen. Wer es jetzt nicht angeguckt hat, selber schon. Ja. Also, das läuft schon. Was soll doch gut, dass was war? Ihr kennt auch die Kandidaten, die also, auf Facebook habe, von der immer nur einer reden. Ich habe das gemacht in den Korn, weil ich vom Kirchnester berichtet habe und am Ende war diese Pressekonferenz, ich habe die aufgezeichnet. Da saßen da ganz viele Mädels oben, jeder durfte reden. Und Frauen, ja. Frauen. Entschuldigung, weibliche Menschen saßen ganz rechts drei Leute. Die waren bombastisch geschult, die wussten genau, welche drei, vier, fünf Thesen sie da genau punktiert raushauen. Die waren geschult bis hinter beide Ohren und das war die entsprechende Presse, wurde auch hinterher genau zu diesen Leuten geführt. Und das waren diese Kandidaten aus Berlin und die wurden direkt von der Ursula aus Berlin dahin geführt und die sind da gecoacht worden, die sind gesetzt worden, das passiert schon. Und das interessiert kein Schwein, was mit den anderen Kandidaten ist. Da gibt es auch keine Sonderheit, die sind soweit. Beweist aber auch, dass wir das hinkriegen, ne? Ja. Ursula ist eine Ausnahme, muss ich noch sagen, ja, glaube ich. Das ist eine Ausnahme. Nein, wir jetzt noch die Sachen, wo wir gerade waren, bleiben. Transparenz. Soweit ich weiß, wollte er das nachdenken. Nicht jeden bis dahin, aber manche und kommentiert mich. Es soll zumindest eine Dokumentation erstellt werden, damit im Ergebnis für die nächste Wahl, es wird eine nächste Wahl kommen, die Erkenntnisse, die Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden und gemacht werden, auch nutzbar sind und damit man nicht jedes Mal wieder von vorne anfängt, so wie das bisher immer der Fall gewesen war. Wer ist jetzt denn dran? Unabhängig davon, dass Listenkandidaten, wenn die Geld anpacken, sich coachen zu lassen oder jemanden zu haben, der die einzelnen Talkshows reinbringt, kann sich jeder darüber beschweren, aber ändern kann er sowieso nicht. Erstmal per se, ja, weil es ne, ist euer Wille und ihr finanziert das, also ist es auch gar nicht anders handelbar. Das, was mich viel mehr interessiert, ist, und das sollte frühzeitig mit euch und mit dem Herrn Bender oder wer es auch immer ist, mal geklärt werden. Wie sind denn dann die Kontaktflüsse? Wie kontaktiert denn die Presse? Weil sie hat dann auf einmal x verschiedene, weil es sind ja nicht nur diese 10 Listenkandidaten, die von der Presse gefragt werden. Ja? Wie ist da der Fluss? Das muss geklärt werden. Als andere, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ja, weil wenn ich Geld anpacke, um mich zu coachen, dann habe ich Geld an, um mich zu coachen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja. nicht direkt beantworten. Dann ist das nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten. Okay. Ich glaube, da sollte man dem jeweiligen Kandidaten auch genug Eigenverantwortung offerieren. Wenn über Solskin hier in der Zentrale WDR oder so anruft und sagt, wir hätten ganz gern irgendwie Person XYZ, dann leitet sie es entweder direkt weiter oder wenn sie sich an mich wendet, sage ich, kein Problem, ich nehme den Bänder mit ins Boot oder so, ja. Wenn ich dann in diesem erlaubten Kreis der 15 Leute bin oder so, ja. Also da werden die Listenkandidaten ein bisschen Selbstmanagement, glaube ich, an den Tag legen, dass sie den selber anrufen und sagen, Solskin hat mich gerade angerufen, ich habe nächste Morgen wohl was mit dem WDR, kommst du dazu? Aber so was halt, ja. Da würde ich gerne einmal direkt. Das sind doch jetzt nicht Orga-Kleinigkeiten. Ja, genau, aber darauf kommt es hinterher an. Weil daran ist bisher die gesamte Koordination gescheitert. Ich möchte bloß eins darauf antworten. Ja. Was ist, wenn, also die Koordination, letztes Mal war so, dass die Kandidaten, die Möglichkeit hatten, halt auch Pressetermine wahrzunehmen, ja? Ihren Kalender offengelegt haben und dann hat das Orga-Team nämlich gesagt, okay, du kriegst den. Ja. Was ist denn dann, wie greift dann der Herr Bender ein, wenn das dann jemand anders koordiniert? Ich verstehe diese Diskussion an der Stelle nicht, weil sie in meinen Augen hinfällig ist. Ich habe vorhin gesagt, dass wir durchaus offen sind, dass natürlich ein Gespräch mit dem Herrn Bender geführt werden sollte, in dem es genau diese Dinge abzuklären gelte, die wir jetzt hier an der Stelle gar nicht beantworten können in meinen Augen, wie das jetzt operativ ganz genau im Einzelnen jetzt abläuft. Ich hätte da Vorstellungen, wie es sein könnte und denke mal, aber das ist eine Frage, die kann man doch jetzt an der Stelle gar nicht klären. Es muss natürlich geklärt werden und es müssen da auch irgendwelche Strukturen, und das ist das mit den Schnittstellen schaffen. Aber das können wir nicht, wenn wir mit dem Menschen, wenn der noch nicht mal bestimmt ist, wie sollen dann Schnittstellen mit dem besprochen werden? Genau, das ist also auch auf die Urfrage von Christina, da antworte ich jetzt einfach trotzdem mal drauf zwischendrin, zumindest was die Sache angeht, die Zusammenarbeit zwischen ÖA und Presse und Pressesprechern und der Wahlkampfkoordination kann und konnte natürlich auch erst jetzt losgehen, nachdem die Wahlkampfkoordination bestimmt ist. Wenn jetzt jemand noch dazu kommt, muss der damit einbezogen werden. Oder müsste der natürlich damit einbezogen werden, damit es wieder ein ähnliches System geben kann, wie du es eben beschrieben hast aus der G2A vom letzten Jahr. Und dass das bisher nicht passiert ist, liegt halt auch daran, dass die Koordinatoren so noch nicht bestimmt waren. Wir hatten ja mal eine kurze Zeit auch hier gesprochen darüber, dass quasi das, sobald Leute hier bestimmt sind, das dann abgesprochen wird, also wer, wie, wo, wann mit wem kommuniziert. Eben kam die Frage auf vom Ralf, wie funktioniert denn das grundsätzlich, oder auch vom Andreas. Im Moment ist es so, die Presse ruft auf der Pressenummer an, die auf unserer Seite steht, auf der Webseite steht, die ist weitergeleitet über unser Zipgate, die Zeit an mich und die Britta. Die ruft an auf der Handynummer von mir, die auf der Presseseite steht, direkt. Und die rufen an bei Leuten, von denen die privaten oder Handynummern haben, direkt. Ja, aber da geht es dann in der Regel ja schon um konkrete Themen und Sachen, wie zum Beispiel bei dir, wenn da Leute sich direkt melden, oder sie rufen halt auch zum Teil über die lokalen Presseleute an, weil sie die Leute irgendwo lokal rausgoogeln. Und diese ganzen möglichen Anrufe, die sollten natürlich irgendwo auch wieder gemerged werden und auch gemeinsam verwaltet werden, das ist ganz klar. Wobei ich da nicht das Ding sehe, wenn der Herr Bender, ich frage da noch mal eine, weil Herr Bender sagt, sprich, da werden dann Leute, um die er sich genannt, dann sollen die Anrufe, die, wenn es um diese Person geht, über den Bender primär laufen und der Rest hier bei der Wahlkampfzentrale, oder das ist ja, ich, aber jetzt. Ja, ich habe eine Anmerkung von der Niki, die hatte in den Pet-Chat geschrieben für die Leute, die keinen Laptop haben. Sie sagt, Coaching ist okay, aber wenn es um Öffentlichkeitsarbeit, also TV und so weiter geht, finde ich eine losgelöste Lösung nur für NRW ungut. Es geht um die Bundestagswahl und nicht um eine Ländersache. Die Niki, die ist gerade im Mumble. Oh, da bist du eh auf dem Bund bereits ausgeweitet. Ja. War nur eine Anmerkung. Okay, sorry, Wolfgang, wenn ich da widerspreche. Ich glaube, wenn du so sagst, das ist ja alles vorgesehen, das koordinieren wir dann schon. Also wenn ich glaube, ich bin weniger lange als viele hier, wahrscheinlich als die meisten in dieser Partei, also guten Jahr. Wenn ich alles mitbekommen habe, dass das genau hier am allerschlechtesten läuft, die Koordination, die Schnittstellen herzustellen, den Informationsfluss zu schaffen und den selbst intern, das heißt nicht, dass ich dem Herrn Wender oder euch in der Koordination das nicht zutraue. Ich sage nur, das ist für mich ein zentrales Problem. Okay, aber dann nochmal bitte den Teil der Frage beantworten, wie ihr intern aufgearbeitet oder aufgestellt seid. Doch, das würde ich dann auch gerne wissen. Nein. Das andere ist, es gilt für mich schon lange, dass was Thomas sagte, ja, wenn eine Zahl kleiner 15 Kandidaten Geld hat, in die Hand nimmt, zur Verfügung gestellt bekommt, sich coachen lässt, einen externen beauftragt, kann ich da nichts gegen sagen. Ich denke, er muss mindestens, und das ist eine gänzlich andere Ausschreibung vom Bund, der soll nämlich die gesamte Öffentlichkeitsarbeit koordinieren, sehr eng genau mit diesem Menschen zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Und mit allen Landesverbänden und den entsprechenden Stellen, aus denen die betroffenen Kandidaten kommen. Wenn er das nicht tut, halte ich es für problematisch. Und als drittes Paket, ich habe überhaupt gar keinen guten Eindruck von dem gehabt, auch wenn er flüchtig war. Ich glaube, der kann sich gut verkaufen. Und ich könnte jetzt als Joke einbringen, man kann ja mal Google Moritz Hunzinger und Scharping und Özdemir, dann stellt man auch fest, wo professionelles Coaching und Medienberatung enden kann. Aber das ist nur ein... Er hat auch ein Bundesverdienstkreuz, der uns von der Bundeswehr oder sowas. So. Ja, ich bin fertig. Ich habe keinen guten Eindruck von dem gehabt, ganz ehrlich nicht. Wer dreimal in der Sitzung. Ja, okay, wer dreimal in der Sitzung. Auch wenn er dafür mit alleine ist. Wer ja, gut. Ne, also ich finde auch sinnvoll, die Frage ist, aber du würdest mit ihm zusammenarbeiten, oder? Ich habe eben gesagt, ich akzeptiere also, jeden, ja, absolut jeden, selbst wenn ich ihn persönlich nicht mag. Okay. Ja. Nee, ich dachte, das können Sie nach, ich würde nicht mit ihm zusammenarbeiten. Aber nein, ganz und gar nicht. Ich habe eine Erkältung, sorry. Und die kleine Spitze verkneife ich mir trotz alledem nicht. Wer sich vorstellt, ja, und dreimal statt Piraten Soldaten sagt, ist scheiße vorbereitet. Glaubst du nicht, dass wir mit einer Bonus vorbeigehen? Als ich mal mit ihm gesprochen hatte, hat er mich dann auch direkt nach der entsprechenden Schnittstelle gefragt. Wer ist denn der Pressesprecher? Anita Möllering hat er in Berlin ja kennengelernt. Dann hat er sich Namen geben lassen, zum Beispiel den Ingo aus der Fraktion. Also er hat direkt abgefragt, wer sitzt wo, wo sitzen die ganzen Leute mit der ÖA zu tun haben, wo sind die Pressesprecher? Wer ist denn der stellvertretende Pressesprecher? Und dann habe ich ihm die Leute genannt, super gut, muss ich ihn doch Schnittstellen wählen. Das war eine seiner ersten Sachen, wo er gesagt hat, okay, ich muss mich dann entsprechend noch mit den Leuten halt verknüpfen, auch ganz klar Grenzen abstecken, wer ist wofür zuständig. Das hatten wir vorhin einmal, ne? Grenzen klären, wer macht was, was macht er überhaupt. Naja, das war es eben schon. Ja, die Frage ist ja noch im Raum von dir, mit der Transparenz der Arbeit. Da gibt es zum Beispiel zwei Punkte zu anmerken, ohne polemisch zu werden. Erstens, weißt du, wie transparent die Bundespressearbeit ist? Ich weiß von mir, als ich wissen wollte, wie sie nicht ist. Zweitens, das geht nur zu einem gewissen Punkt. Das muss man klar sagen, das ist aber immer so. Das sehe ich jetzt nicht als problematisch. Er wird sicherlich nicht seinen Termin im Telefonkalender im Titel posten, weil das natürlich Teil seiner Arbeit ist. Er ist selbstständiger irgendwas, jetzt ist er Mensch. Das Hauptproblem ist doch folgendes: Er wird mit unserem Profil umreisen und uns anbieten für Veranstaltungen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht ja nichts, das ist auf dem Niveau eines Telefongesprächs. Telefongespräche aus meiner Sicht nicht transparenzpflichtig. Sollten Sie auch nicht mehr. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich will nicht, dass er seinen Presseverteiler ins Netz postet, sondern es geht um die Arbeitsweise und es geht auch um Kontakte, die man während der Arbeit gewinnt, weil wir haben einen Landespresseverteiler und der kann auch Stück für Stück ausgebaut werden. Und wir sollten uns auch darum bemühen, dass die Kontakte, die gemacht werden, die geprüft werden im Rahmen eines solchen Wahlkampfprojektes, auch in irgendeiner Form nach der Wahl. Dann muss die Partei dafür Geld bezahlen. Ja, aber muss man dann hier einfach nicht. Sollen wir mit der Rednerliste weitermachen? Ja, aber das kann ich, das kannst du nicht verlangen. Ich stehe nämlich als nächstes auf. Hey! Also die einzige Frage, die für mich jetzt eigentlich noch wirklich im Raum steht, wenn die 10 Top-Listen-Kandidaten wirklich diesen Herrn Wender haben möchten, dann wäre für mich jetzt erstmal die Frage, ist das tatsächlich unter euch 10 erstmal schon so abgestimmt? Weil ich hörte sich jetzt gerade nicht so an. wenn die Top 10 Kandidaten sagen, wir möchten mit dem Herrn Bender gerne zusammenarbeiten, wir werden da auch eine Spendenaktion zu ins Leben rufen, dann denke ich, haben wir da eigentlich eh relativ wenig Einfluss drauf. Dann werden wir sicherlich mit dem Herrn Bender das Gespräch suchen oder er mit uns und da versuchen, eine gute Zusammenarbeit hinzubekommen. Aber das ist eigentlich die Frage, die sich mir hauptsächlich stellt. Also ich sehe es nicht so, dass der Herr Bender über den Landesverband finanziert werden kann, weil dann kriegen wir echt ein Problem mit der Argumentation. Wenn der über euch 10 bzw. über Spenden finanziert wird, ist das sicherlich eine andere Hausnummer. Dafür müsst ihr jetzt euch 10, aber euch auch wirklich einig sein und da auch wirklich für den Herrn Bender an sich stimmen. Weil wenn wir jetzt wieder nur mit ein paar der Kandidaten, ich meine, jetzt sind zwar einige hier, und ein paar der Kandidaten sprechen können und auch von ein paar der Kandidaten die Meinung hören, hilft uns dann am Ende nicht weiter, wenn wir dann morgen von den anderen, die jetzt nicht da sind, dann hören, ja, die aber eigentlich wollen wir den Herrn Bender nicht, das ist dann auch wieder das. Okay, der, ja, das ist natürlich. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Thomas, okay, Thomas, Thomas, oder Björn. Ich habe Fragen, muss ich sagen. Ich glaube, das Jens kann, glaube ich, die. Was mich gerade ein bisschen ärgert, ist, dass es heißt, ja, wenn die Finanzierung geklärt ist, brauchen wir darüber nicht mehr sprechen. Ich möchte einfach mal ganz ehrlich sagen, dass für mich die Finanzierung ja jetzt so für mich nicht geklärt ist, weil ich nämlich nicht mal eben 1000 Euro irgendwo liegen kann, die ich irgendwo auf den Tisch legen kann und sagen kann, mach mal einfach. Ja, ich finde, für mich ist die Finanzierung schon ein wichtiges Thema und das kann man nicht einfach so abtun. Ich möchte einfach mal sagen, das ist kein Projekt von 10 Leuten, was wir hier gerade machen, ja, sondern das geht den ganzen Landesverband was an. Und dann einfach ja, sich da hinzustellen und zu sagen, ja gut, wenn ihr das zahlen wollt und die Finanzierung geklärt ist, können wir zum Tagesgeschäft übergehen. Das macht mich gerade ehrlich gesagt ziemlich gut. Ja. Okay, Thomas, ist jetzt nicht. Ich wollte zwei, drei Punkte teilen. Gibt es eine Kollision oder wie ist die Kommunikation mit Bender und das Kalendermanagement? Da frage ich das auch, was Jens vorhin gesagt hat. Der Herr Bender ist in erster Linie unterwegs, um uns zu verkaufen. Er ist weniger Ansprechpartner für direkte Presseanfragen außerhalb seines Verteilers, sondern er hat sein klares Netzwerk, in dem er versucht, uns unterzubringen für Veranstaltungen. Wie auch bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen im G2A werden Presseanfragen von außen reinkommen. Vielleicht sogar von den gleichen Agenturen, die von ihm angesprochen wurden, und die werden durch die ÖA und durch das Wahlkampfmanagement auf die passenden Kandidaten zugeteilt. Das sind total separate Dinge. Es gibt da ganz viele parallele Wege zu einem derselben Pressestelle. Und ich sehe das nicht in einer Konkurrenz. Er koordiniert uns da für Termine, die er angeboten bekommt oder die er organisieren kann. Kalendermanagement. Natürlich werden wir alle, oder ich zumindest, ins Google-Kalender führen oder im Open Exchange irgendwas, so wie es auch bei der Landtagswahl war. Da werden Terminfenster offen sein zur freien Verfügung. Und die besetzt entweder die Wahlkampfkoordination oder wenn Herr Bender was für uns hat, schreibt der einen Termin für uns da rein. Das läuft parallel zueinander. Genauso wie meine Frau auf den Kalender Zugriff haben wird und dann mal reinschreibt, Kaffee trinken mit Oma. Da ist das halt so und geht zwar der hat ja Pech, weil der Termin halt vergeben ist. Auf meinen Kalender werden mehrere Leute Zugriff haben. Das wird nicht nur bei mir so sein. Nein, ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Finanzierung. Es werden nicht alle 10 Listenkandidaten Nordrhein-Westfalens unter seinen Fittichen stehen. Wie wir gerade gehört haben, werden Bayern dabei sein und es gibt auch Gespräche mit anderen Landesverbänden. Das ist vom finanziellen Aufwand sicherlich, und ach, da mag ich Herrn Urbach gar nicht, aber der Begriff ist gerade so schön etwas Exklusives. Weil sich die Frage stellt, wer das privat finanzieren kann. Bei mir ist das momentan auch noch so, dass ich den Anteil, der da zu stemmen ist, noch nicht auf einen Schlag finanzieren kann. Trotzdem ist das perspektivisch so, dass ich das wahrscheinlich hinbekomme. Schade finde ich, dass das nicht per Spende gehen wird, der sachgebundene Spende. Ich halte das für den Landesvorstand für abstimmbar, dass die Mittel dann diesem Zweck zugehen. Weil das entlasten würde. was würde die Person entlasten, die da mit einzahlen? Ja, das ist vollkommen in ja, und ich kenne das jetzt, ist das natürlich auch ein bisschen 1a, aber das läuft in anderen Parteien auch so und das ist nichts Schlechtes, was in anderen Parteien läuft, dass man da die Kandidaten auf diese Art und Weise finanziell entlastet. Wenn das nicht möglich ist, so wie es sich jetzt andeutet, dann müssen wir es halt anders machen. Klar ist, es werden nicht alle 10 Kandidaten Nordrhein-Westfalens in den Genuss dieser Organisation kommen. Und trotzdem werden davon alle in der Masse profitieren, glaube ich. Ja, ein Vorschlag bzw. Eine kleine Idee. Es ist ja innerhalb des Wahlkampfkonzeptes auch angedacht, dass jeder der 10 Kandidaten einen persönlichen Betreuer zu bestimmen hat, der ihm bei der Terminkoordination hilft und der auch bei den Presseterminen anwesend sein sollte und auch in dem Vorbereitungs- und Nachbereitungsgespräch zu Presseterminen, welches ich übrigens gerne auch protokollieren wollte, jetzt zumindest was an Verbesserungsmöglichkeiten halt angesprochen wird, dann auch anwesend sein sollte. Und ich hätte nichts dagegen, wenn alle 10 der Top-10-Kandidaten einfach den Herrn Bender als ihren persönlichen Betreuer nennen. Damit heißt die Sache elegant gelöst. Und wer denn jetzt selber bestimmt oder bezahlt oder auch nicht, ist Privatsache. Und wer jemand anders bestimmt, steht auch frei, das zu tun. Und er wird dann genauso eingebunden in die Terminvergabe, so wie das die anderen persönlichen Betreuer da in dem Fall auch wären. Wäre das eine Lösung, die, also zumindest wäre das eine Lösung, die eigentlich allen Anforderungen hier gerecht wird und niemand sich übergangen fühlen würde? Also sicher denkbar. Ich quetsche trotzdem mal kurz rein, denn im Endeffekt ist die ganze Sitzung ein bisschen. Ja, ist egal jetzt. Ganz kurz, denn die Liste, die, doch, weil die Veranstaltung hier gerade abgeschwungen ist von der Tagesordnung und von dem Thema. Sehr stark, wenn die Orga jetzt reingeht und wir eigentlich um 9 Uhr unsere Öffentlichkeitsarbeitssitzung haben, die wir erstmalig auch hier aus der Werte machen sollten. Jetzt wäre die Möglichkeit, dass sich quasi ein Teil der Leute, ich sag mal hier, weil ja viele da sind, mit der Zusammenarbeit und der Orga weiter beschäftigt. Wir könnten die ÖA-Sitzung verschieben. Wir könnten das auch als Thema mit in die ÖA-Sitzung reinnehmen und als Tagesordnungspunkt noch weiter diskutieren. Ich sage nur die Möglichkeiten, da halte ich aber nichts von. Also ich würde eigentlich ganz gerne tatsächlich gegebenenfalls dann einfach rübergehen, die ÖA-Sitzung machen und wenn diese Art der Zusammenarbeit und diese Überlegungen sehe ich etwas unabhängig jetzt ja auch davon, das muss eh passieren. Ich weiß nicht, ob es heute schon passieren kann. Wie machen wir da weiter, wie seht ihr das? Also wir haben jetzt, wenn ich da kurz was zu sagen darf, also wir haben jetzt 14, 15 Leute im Mumble-Chat und ich weiß nicht, ob die so begeistert sind, wenn wir jetzt sagen, wir sagen die AGÖA-Sitzung einfach ab. Nee, deswegen, ich würde sie gerne machen. Ich würde es vielleicht reinziehen, auch die Frage von Seusken noch beantworten, weil das fände ich auch wichtig als Definition. Wie sieht unsere Arbeit der AGÖA aus im Wahlkampf? Welche Aufgaben werden übernommen? Welche werden abgegeben? Das kann aber nicht jetzt Teil der Sitzung jetzt sein. Oder? Nein, aber das kann zumindest angedeutet werden, damit die Koordinatoren auch weiterarbeiten können. Und des Weiteren muss ich hier meine Aufnahme weitergeben an jemanden, weil ich habe jetzt KV-Vorstandssitzung. Ja. Ja, von daher. Ja, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist schon vorbei, aber passt ganz gut. Die Frage ist: Können wir heute Abend irgendwie ein konstruktives Ergebnis oder spielen wir das auf den 23.09.? Ja. Ganz ehrlich. Yay. Es tut mir leid, ich kann es normalerweise nicht, aber langsam habe ich die Schnauze voll. Wir schieben seit Januar alles einfach nach hinten. Es passiert nichts und wir sind immer geschoben. Wenn wir es weitermachen, sind wir am 23.09. gucken doof aus der Wäsche und nichts passiert. Aber wer schiebt denn jetzt hier? Also wir können hier sofort entscheiden und sind uns auch schon weitestgehend einig, dass wir sowieso... Ich sage es so. Ja, aber... Weil es fände sich schon, wenn wir hören jetzt einfach auf bei der nächsten Sitzung oder... Nee, also an dieser Stelle ganz und gar nicht. Ich glaube, die Sache ist eigentlich weitestgehend entschieden. Okay, halt es einfach. Ich wollte bloß was dazu sagen. Finanzierung steht und deshalb brauchen wir da nicht darüber zu reden. Für mich, ich brauche da nicht darüber zu diskutieren, ob ich das gut finde oder schlecht finde, ob ich das so gut finde oder so schlecht finde, wenn es privat finanziert ist. Ja, das war meine Aussage dazu. Und wenn ich ich würde gerne noch ein bisschen Klarheit da reinkriegen zum Thema Finanzierung, weil ist es jetzt so verstanden, derjenige, der was finanziert, der kriegt die Unterstützung? Das ist mir momentan nicht klar. Am Anfang hatte ich das anders verstanden und jetzt in der Diskussion kam es mir dann ein bisschen. Ich bin so dran, ich möchte nicht die Antwort. Das ist aber ein Schlag hier. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Problem. In diese Situation sind wir aber erst gekommen, nachdem der Landesverband gesagt hat, dass er das nicht finanzieren will. Das ist der erste Punkt, was ich auch sehr schade finde. Das habe ich vielleicht noch nicht so häufig genug gesagt. Ich finde es sogar sehr, sehr schade, wenn ich der Meinung bin, dass das Winning Point ist, den wir da machen. Und dann mit 30 Leuten dieser Partei in den Bundestag kommen, erstmal nicht, was mein absolutes Ziel für mich da ist. Deswegen habe ich ja auch nach irgendeinen Möglichkeiten gesucht, das trotzdem zu machen. Die sind alle suboptimal, ja. Weil wir die optimale Möglichkeit abgelehnt haben. Und der zweite Punkt ist, es soll natürlich nicht daran hängen, ob ich jetzt 1000 Euro in der Tasche habe oder nicht. Insbesondere nicht für die Kandidatenliste. Deswegen war eigentlich angedacht, dass man im Weiteren, wenn man jetzt aber morgens mal anfängt zu arbeiten, dann natürlich absolute Kritik, deswegen habe ich auch hier zur Diskussion gestellt. Das wird auch nicht entschieden werden, weil wir können gar nicht irgendwas entscheiden, außer, dass wir irgendwas im Landesverband machen. Das ist aber auch nicht auf Land geworden. Sondern jetzt geht es darum, zu kommunizieren, dass man jetzt was machen könnte, ab morgen. Dann ist es auch mein Ziel, ab morgen mit der Arbeit anzufangen, denn dann geht es nicht mehr. Ich wollte es nur erläutern, damit möglichst viele Leute sich ein Urteil bilden können und dann schon mal vielleicht schon aus dritter Hand davon hören, weil dann ist es immer schlecht, wir wollen es ja gemeinsam zu einem Erfolg machen. Das ist doch eigentlich der Punkt. Und deswegen habe ich, damit es auch keinen Streit gibt, eine Finanzierung, so wie gesagt, dass jeder aus den Kandidatenliste der ersten neuen jetzt nur noch da teilnehmen können soll, und das ist die Art, weil das sind ja auch all die Leute, die eigentlich schon teilnehmen wollten. Das wäre jetzt total hohl, die Leute aus dem Kopf gestoßen, das macht auch keinen Sinn, das hat nicht was erleben. Man kann Leute hinzunehmen, das sind ja dann maximal 5 Plätze, das ist der erste Punkt. Und es muss natürlich das Geld her gebracht werden, das ist klar. Das heißt, für Leute, die es nicht anbieten können, ist es geplant, und das kann man natürlich nicht morgen machen, das wird aber da losgehen, natürlich auch Geld einzuwerben von Leuten, die Spenden bilden. Es gibt solche Leute tatsächlich, die für konkrete, sinnvolle Projekte das Geld schon dick in der Tasche haben. Die können aber nicht ohne konkrete, sinnvolle Projekte. Und deswegen ist das wahrscheinlich nicht so ein großes Problem, weil deswegen könnte man die Leute, die das nicht beitragen können, so mitfinanzieren, in den Adop oder so, das können wir alles auch noch hören, aber ist jetzt nicht heute Abend das Problem. Danke, ja, ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass die von euch so ein bisschen auch so der Eindruck, oder mein Eindruck, korrigiert mich, wenn der falsch ist, der entstanden ist, dass ihr das irgendwie auch so ein bisschen mitmachen wolltet und jetzt ist da dieser Wender und übernimmt das jetzt und nimmt euch das quasi, sagen wir, sprechen wir es mal aus, nimmt euch das weg. Und deswegen würde ich mir noch mehr, ob wir es jetzt hier klären oder und auch damit wir für die, als Koordinatoren weiterkommen, ich würde euch wirklich bitten, eure internen Strukturen, wer welche Aufgaben übernimmt. Ihr seid ja nicht beauftragt für die Kandidatenbetreuung von Seiten des Landesverbandes. Ihr seid nicht dafür, das ist nicht beauftragt, das ist nicht der Auftrag als Pressesprecher, explizit sich um die Kandidatenbetreuung zu kümmern. Ich würde mir wünschen, dass ihr genau diese Sachen, was ihr eigentlich sonst so tut mit PM und bla und so, die Strukturen vielleicht nochmal darstellt und uns auch mitteilt irgendwie ein Stück weit, wo ihr eure Rolle in dieser Kandidatenbetreuung irgendwie sehen wollen würdet oder gesehen habt und so, oder, weil wir müssen ja genau das irgendwie alles mal klären. Ob wir es jetzt halt hier an dieser Stelle tun oder morgen oder im weiteren Verlauf, aber ich möchte, dass diese Sachen einfach geklärt sind. So. Weil wir sonst über diese Schnittstellendefinition auch gar nicht reden müssen, wenn wir nicht wissen, was die anderen irgendwo tun. Unser Konzept. Wir können euch auch gerne übermitteln, wie wir uns das gedacht haben, nochmal schriftlich, oder dass wir da irgendwie zueinander kommen. Aber ich weiß halt auch nicht so genau, die AGÖA macht ja auch noch PMs und die regelt sonstige Presseanfragen, die an den Landesverband gehen. Das sind ja zig Sachen, die ihr als Pressesprecher und die AGÖA noch nebenher macht, neben dem Wahlkampf und neben der Kandidatenbetreuung. Und das ist mir halt irgendwo, dieses Ganze ist mir nicht klar. Und da würde ich mir von eurer Seite wünschen, dass wir da irgendwie nochmal in irgendeiner Form ein bisschen Infos kriegen, wie ihr auch intern arbeitet. Das fände ich ganz cool. Ja, ich wollte nur mal einen Eindruck gerade rücken, der sich hier vielleicht stellen mag. Dieser Vorstandsbeschluss, den wir getroffen, den Herrn Wender getroffen haben, den haben wir nicht alleine beschlossen, da waren die alle Öffentlichkeitsrat eingebunden, da waren auch 2 Kandidaten eingebunden. Und es war auch eine einheitliche Meinung, das abzulehnen eigentlich. Habe ich so in Erinnerung jedenfalls. Ja, okay. Ja, das mag sein. Ja, ja, klar. Ich halte natürlich auch nicht viel davon, dass das jetzt eine Geldelite irgendwie da gefördert werden soll. Das finde ich sehr schwierig. Gerade auch in meiner Position macht man das kennen. Deswegen halte ich für einen guten Schritt. Also wenn ihr euch jetzt wirklich darüber einig seid, dass ihr das machen wollt, dann Fundraising zu machen und das so hinzubekommen. Und seht ihr das denn noch, dass es über den Landesverband laufen soll? Dann würden wir es morgen noch. Wäre besser. Also, dann würde ich es nochmal mit auf die Tagesordnung bringen. Also, ich finde das sehr gut. Du bist. Ja, genau. Dann Einsatz, den möchte ich unbedingt was loswerden. Wir reden jetzt hier über eine Geschichte und man merkt einfach dasselbe, was in der Partei los ist, ist irgendwie im Raum los. Da sind irgendwie Verletzlichkeiten, Grundsatzdebatten, die jetzt irgendwo an diesem Punkt festgemacht werden. Ich finde den Einwand von Fit sehr gut, denn das ist auch etwas, was ich innerhalb dieses Kreises schon kritisch geäußert habe. Das fehlt nach außen die Teilhabe ein. Ich persönlich möchte mit einer Person, die mich jetzt ausschließen. Und nur mal so zur Info. Wenn ich mich 2 Monate freistellen lasse und entgeltlich, zahle ich meine Krankenversicherung weiter, verdiene 2 Monate kein Geld. Ich habe mir ein Auto geholt, ich habe mir meinen Babysitter organisiert, ich will nicht rumholen. Ich kenne die Geschichten von den anderen Kandidaten auch, weiß auch, was sie machen. Darauf haben wir uns bewusst eingelassen. Das war uns allen klar. Nur mal so zur Info, das sind bei einigen von uns schon echt ein paar hundert bis ein paar tausend Euro. Und von daher wäre natürlich okay, so eine Geschichte, dass über den Landesverband als zweckgebundene Spende oder wie auch immer das laufen soll, insbesondere um alle mitnehmen zu können, schon eine gute Sache. Unser Herr Bender, wie das jetzt gelaufen ist, ist politisch schlicht und ergreifend eine ganz schwierige Geschichte. Andreas, der hier hinter mir sitzt, hat das ganz am Anfang gesagt. Es geht um bezahlte Arbeit, das weckt Begehrlichkeiten, das ist ein Problem. Das ist eine Grundsatzdiskussion, die ich allein nicht entscheiden werde und die wir hier in dieser Runde auch schlecht führen können. Dazu nur für uns angemerkt, wir haben bereits bezahlte Kräfte. Das nur mal so als Hintergrundinformation. Mhm. Ich möchte auch überhaupt keine Analyse starten, warum in den letzten 2,5 Monaten nichts gelaufen ist oder wenig gelaufen ist, was uns nach vorne bringt. Bernd hat es super zusammengefasst. Wir haben da ein Tacho-Problem. 22. September steht die Wahl. Wir müssen irgendwie in die Puschen kommen. Die Frage ist, wie kommt man in die Puschen? Ich habe noch nie so einen Wahlkampf geführt. Das zu dokumentieren macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe die GZOA begleitet, diese 6 Wochen. Die kann man mit diesem Vorlauf, finde ich, nur schwerlich vergleichen. Dann diskutieren wir hier über die bayerische und hessische Landtagswahl. Natürlich würden wir davon profitieren. Jens hat das Ganze so ein bisschen in die Hand genommen und angestoßen, um zu sagen, wir wollen jetzt einfach starten. Das Wahlkampfteam hat sich dazu geäußert, das wird nicht ausgeschlossen, das hat sich, wenn ich richtig interpretiere, dafür ausgesprochen. Ja. Wir sind alle keine Profis. Genau, aber also offen zu sein ist nicht diese Grundsatzdiskussion als geführt zu betrachten und ja zu bezahlter Tätigkeit zu sagen. Nee, ich habe gesagt, dass ich diese Grundsatzdiskussion in dieser Runde an diesem Punkt nicht festmachen will. Nee, aber der. Und was ich persönlich immer scheiße finde, sind Ausschreibungen zu machen, wo schon vorher klar ist, wer kriegt. Das finde ich in den Politikerkreisen scheiße, finde ich in den Behördenkreisen scheiße. Das passiert auch bei uns in der Partei. Aber ich sehe das nicht als klar an. Ich sehe das absolut nicht als klar an. Sorry, wenn ich da nicht. Und jetzt. Ich war noch nicht fertig. Nee, so ganz fertig war ich noch nicht. Aber von mir aus können wir da auch einfach mal ein Thema machen. Ich wollte eigentlich kurz nur sagen, da wir ja bei der Bundestagswahl sind, wegen der Spendenaktion. Da sind wir dann nur noch letztes Jahr die AG Technik auch gesagt, wir brauchen 70.000 Euro für Technik, das hat nicht funktioniert, dann wurde ein Konto eröffnet, wo jeder drauf spenden konnte. Und genau so würde ich es hier auch machen. Es wird ein Konto eröffnet, ob das jetzt von Steffi oder vom Bund, ich würde es lieber beim Bund eröffnen und sagen, jeder, der spenden möchte, wenn die 20.000 sind, sollen sie die beauftragen. So. Wenn sie sagen, jeder darf es sein. Ich habe nicht so viel Interesse an. Also zu dieser Konto-Spenden-Geschichte, das ist natürlich jetzt relativ kurzfristig, kann ich nicht dran, aber wir haben sowas im Wahlkampfkonzept nicht vorgegeben. Also wir dachten, abgewinnen, nur das ist jetzt wahrscheinlich hier, weil gerade die Kandidaten auch wieder spenden würden, vermutlich in dem Fall angesprochen werden, so auf jeden Fall. Was ich relativ wichtig finde, ist, dass wenn dieses ganze Geld, was da aufgebracht wird, von privat kommt, die Möglichkeit zu haben, dass es als Parteispende abgeführt wird, dass der Partei zu verkaufen, ist eine Sache, ob sie es denn will oder nicht. Da würde ich eigentlich anraten, sowas als Liquid Feedback Antrag im Schnellverfahren einzusetzen, um zu sehen, ob die Akzeptanz da ist. Das ist rechtlich in NRW. Ja, grundsätzlich schon, aber. Das ist ja unabhängig davon, ob das jetzt gemacht wird oder nicht. Die Frage ist dann nur, ob das Geld als Spende abgeführt werden kann oder nicht. Okay, ich würde zwei Bitten stellen. Die eine Bitte an die AGOA, dass er in der kommenden Sitzung klärt, wie sie ihren eigenen Arbeitsanteil am Wahlkampf betrachtet, was sie machen möchte, wie sie den Umgang mit externen Beratern auch geregelt haben möchte und wie da die Anbindung sein soll. Und die zweite Bitte, die ich habe, das ist an die Kandidaten. Es ist für die ersten 10 Kandidaten angedacht gewesen, dass sie einen persönlichen Berater bestimmen, selber. Ich würde mich freuen, wenn ich 10-mal den Namen Bender lese. Wenn einer der 10 das nicht möchte oder ein anderer hat, sei das auch gerne. Und wenn jemand seinen privaten, persönlichen Betreuer und Berater bezahlt, dann ist das seine Privatsache. Und als dritten Punkt, also ein kleiner Hinweis, wenn die Partei das als Auftrag vergibt, freihändig, ohne Ausschreibung oder sonstiges, wir geben uns auch arg günstig. Ja, dann mach eine Pseudo-Ausschreibung. Ist hier fast, glaube ich, schon, aber ist lächerlich. Sorry, du sagst sehr viel Richtiges. Ich bin auch nicht sehr glücklich mit der Situation. Ich habe nur gesagt, in der Bereich kann mit jedem zusammenarbeiten. Thomas hat vor mehr als einer halben Stunde vorgeschlagen, warum wurde gesagt, warum diskutieren wir eigentlich noch, wenn die Finanzierung klar ist. Also das geht jetzt nicht auf den Widerspruch oder einen Beschluss zurück. Das war eine Situation, die Jens ins Spiel gebracht hat. Hat gesagt, es gibt eine Lösung, dafür vom Landesverband. Thomas hat gesagt, hey, so what, mach es, den schließe ich mich an. Damit haben wir diese Grundsatzdiskussion beendet, schlicht beendet. Ja? Mehr nicht. Und das ist für mich absolut keine Pseudo-Ausschreibung. Klare Positionen definieren, dafür ein Etat bereitstellen, führt zu Bewerbungen. Und ich sehe nicht eine auf den Herrn Bender zugeschnittene Ausschreibung, die dann auch nur für den Herrn Bender gemacht wird. Da widerspreche ich ganz klar. Also das würde ich, dann bräuchte ich nur was nicht tun, da gebe ich dir recht. Aber das sehe ich. Sollen wir uns nach der Ausschreibung vom Bund nochmal unterhalten? Das ist aber nicht mein Ding, ich rede nicht über die Bundesausschreibung. Hier sind zwei Dinge, die so durcheinander geworfen werden. A, wie ist es finanzierbar, aus dem Landesverband, dann über Ausschreibung oder nicht, aber Pre-Spende. Ja? Ohne dass ich jetzt fundiert 100% dazu was sagen kann. Ja? Das ist noch mit unserer Schatzweise aufbauen. Aber wenn zweckgebundene Spenden reinkommen, ja? Für den Zweck. Die persönlichen Berater der Listenkandidaten, die definiert sind, die Aufwandsentschädigung dafür zu finanzieren, ja, dann können die nur dafür ausgegeben werden. Ja. Das Einzige, was der Landesverband noch machen kann, die Schatzmeisterin, sagen, das funktioniert so nicht, die Spende wird nicht angenommen. Ja gut, das ist aber dahingestellt. Ne? Ja, nein, bloß, aber der Weg ist ein ganz normaler. Ja, und wenn der Weg, wie du gesagt hast, die 10 Listenkandidaten sagen, das ist mein persönlicher Betreuer, müssen wir nochmal mit der Steffi drüber sprechen, oder dann wäre das sauber. Ja, ich bin jetzt mal ein Arschloch und sage, wir sind nicht im öffentlichen Dienst, wir müssen nicht alles ausschreiben, wir sind hier nicht an das Vergabegesetz gebunden, wir können das auch einfach vergeben. Wir haben da jemanden, wir bezahlen den und es wäre vielleicht schön für die Partei, für den Landesverband, whatever, wenn wir das irgendwie über die laufen lassen könnten, weil dann haben die selber was davon. Wenn nicht, machen wir es halt anders. Das wurde ja vorhin schon gesagt. Dann ist die Diskussion eh beendet. Die Frage ist halt nur, wollen wir es so machen? Ja, nein, das klärt Fritz morgen. Ich sehe die Diskussion jetzt nicht mehr. Nein, oder? Nein, dann möchte ich machen wir es so oder machen wir es so nicht? Wir machen Ausschreibungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Dann machen wir ein sehr offenes Verfahren. Aber dann, wenn es sich um Geld geht, dann soll es einfach so geklärt werden, dass wir eine Partei intern ein riesen Teil geben. Ich teile deine Denken. Aus diesem Grund habe ich mir dann gesagt, ich habe da große Bauchschmerzen, ich bin frei. Das ist eine Sache, die hätte man. Aber da suchen wir Schuldige, das möchte ich überhaupt nicht an der Stelle. Aber das hätte man vor einem Monat machen können. Kann man aber nicht. Wie gesagt, also ich biete jetzt als Lösungsweg an, 10 Kandidaten, jeder soll sich sowieso einen persönlichen Betreuer bestimmen. es kann zehnmal derselbe sein. Was die Finanzierung angeht, wenn er eine Gesamtsumme genannt hat, wird er die sicherlich auch aufteilen können in Einzelangebote und das kann dann mit einem einzelnen Kandidaten ausgemacht werden oder ein Block über dieses Konto, wie es Bank vorgeschlagen hat, das lässt sich alles klären. Es stand die Aussage im Raum, es gibt bereits Spendenzusagen in entsprechender Höhe, die Finanzierung sei angeblich geklärt, also dürfte es das zumindest nicht mehr das Problem sein. Mit der Ausschreibung, Melanie, ich kann dich verstehen. Aber du bist auf der anderen Seite auch eine derjenigen, die sagt, es muss jetzt mal etwas passieren und es muss schnell gehen. Und da ist ein Mensch, der ist da. Die Frage, ob wir das parteiintern haben, derlei Menschen wie die Kontakte und die befähigen, er hat eine Vorstellung, was er tun möchte. Er ist, glaube ich, also ich sehe den Punkt, ja, aber andererseits sagst du halt auch, es muss jetzt was passieren, es muss schnell gehen. Und wenn wir jetzt nochmal ausschreiben, habe ich vorhin auch gesagt, dann weiß ich nicht mal, aber das müsste der Lafo dann auch an der Stelle sagen, ob er das dann noch selber, die Deadline da in das Fenster reinlegt, solange er noch da drin ist. Oder macht das der neue Lafo, der sich dann erstmal wieder finden muss, an den erstmal die Übergabe erfolgt. Ist halt alles so, ich meine, Packe, ich weiß nicht, wer es wird, manche Leute sind ja auch vielleicht beteiligt, die kandidieren. Aber ich weiß nicht, ich sehe halt auch diesen Zeitaspekt, oder ich sehe irgendwo, vom Grunde her sehe ich die Notwendigkeit, Ausschreibungen zu tätigen. In diesem konkreten Einzelfall halte ich es für, es wird dann wieder so ein bisschen in diese Richtung gehen, ja, da ist sowieso ein Mensch, ja, schreiben wir nochmal eine Ausschreibung, damit die Basis befriedigt ist, in Anführungsstrichen, so wie es auch schon des Öfteren passiert ist, um einfach pseudomäßig das als Transparenzsache und Ausschreibungssache hinzustellen, das braucht es hier, glaube ich, auch nicht dann. Okay, also ich habe jetzt niemanden mal verwendet, das zu stehen. Ich glaube, wir haben jetzt 21 Uhr, also wenn wir zu einem Ergebnis kommen wollen, dann sollten wir es jetzt. Gut, danke für den. Ne? Es gibt kein Ergebnis in der Diskussion, weil das Ziel des Punkts war es, das zu erläutern. Wie gerade Andreas schon sagte und auch Ralf und alle anderen haben das eigentlich ähnlich gesagt. Es ist eben so, dass der Landesverband nur dann mitentscheiden kann, wenn er die Kohle gibt. Wenn er sie nicht gibt, kann er mitentscheiden, das war auch von vornherein klar. Der Zweck dessen, was ich jetzt hier erzählt habe, war, dass ihr alle auf dem gleichen Informationsstand seid, dass man sich irgendwie vergangen fühlt und dass ungefähr klar ist, dass es eine Chance gibt, morgen mit einem leicht veränderten Konzept das ungefähr zu machen und dass es zu niemandem in Konkurrenz gibt. Das war eigentlich der Hauptpunkt. Und genau wie du es eigentlich gesagt hast, die Leute, die da jetzt eine Chance sehen, das für sich mitzumachen und gerne mitmachen wollen, die sind sowieso alle in NRW nicht schon informiert, mit denen habe ich gesprochen, die müssen überlegen, ob sie sagen oder nicht, oder was anderes machen, das kann dann jeder in der Welt entscheiden. Deswegen, also für mich ist das Ergebnis dieser Diskussion. Danke ich euch, dass ihr so lange darüber gesprochen habt. Ja, ich finde es wichtig. Es geht nicht um Entscheidungen, es geht nicht, dass alle beteiligt sind. Wir müssen ja gemeinsam stemmen und es ist nicht wie die Situation, die hinter uns lag, sondern darum geht es ja, dass man das nicht wieder immer wieder neu macht, so dass sie dann. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es morgen nochmal mit den Vorstand. Aber. Bitte nicht. Bitte ja. Nicht? Warum nicht? Warum nicht, wenn es über die Partei läuft? Dass die Spenden darüber koordiniert werden können. Das ist quasi den Landesverband dann auch. Ja, das wäre gute Spenden. Das könnt ihr. Genau, das ist über Zielkontakte. Ich müsste das sein. Wie der Funktionär das auch genau. Aber mehr auch nicht. Ja, klar. Und was ich noch irgendwo. Also, ich sehe auch Melanies Einwand, dass wir nach außen so antreten. Dass wir da, das sollte nicht aufgrund finanzieller Nöte da scheitern. Und ich würde mir an der Stelle auch wünschen, dass und auch Christinas Einwand da gerne ernst nehmen wollen. So, und wenn da Leute sind, die jetzt sagen, ja, ich würde das gerne auch in Anspruch annehmen, kann das aber in diesem Augenblick, ob das dann im Nachhinein irgendwie dann nochmal, ob das live ist oder einfach übernommen wird, whatever. Aber ich möchte nicht, dass Leute, die das gerne auch in Anspruch nehmen würden und sich da auch von Anfang an für ausgesprochen haben, das fände ich schade, wenn die da unter den Tisch fallen. Also von den Listenkandidaten so, dass das irgendwie, das muss auch nicht laut kommuniziert werden, das geht auch, das finde ich, klärt man auch untereinander sowas. So, wer da jetzt vielleicht nicht viel gibt, ich weiß es nicht. Ich ja. Ich sag mal so, das ist berücksichtigt. Ich will das ja auch nicht. Okay. Trotzdem ist es so, dass dann die Partei das machen müsste, weil du kannst niemanden anderen zwingen. Wenn wir kriegen Spender, dann sind Spender, das ist gut. Wir können es natürlich nicht sicherstellen. Mhm. Der neue Landesvorstand nach Bottrop kann auch noch wiederum mit dem Konzept Geld unter Unterstützung einwerben oder auch das aber zur Not auch reingucken, wenn er möchte. Das ist ja ungenommen. Aber gesetzlich fallen jetzt, dass zum Beispiel ein Teil der Kandidaten jetzt die Hälfte spendet, die anderen kommen und käme über Parteienfinanzierung rein. Aber es sind jetzt von den letzten Kandidaten, haben sich nur einzelne beteiligt, weil sie mehr. Hypothetisch, wir haben da alle schon mal drüber gesprochen, falsch gerechnet. Die Parteienfinanzierung kommt ja nicht zu Ende. Das Geld muss von uns komplett kommen. Die Partei hat 0 Euro Anteil. Sie ist ja nur der irgendwie das Bonbon kriegt. Ja, Moment. Und wir können es von der Steuer absetzen. Das ist der Vorteil. Die Partei zahlt 0 Euro. Ich habe einen Denkfehler gehabt. Machst du jetzt einen Break? Ich möchte noch eine kurze Antwort noch auf Solzkens Frage. Was macht die ÖA? Ich möchte nicht, dass es so aussieht, als wären wir quasi noch eine Antwort schuldig. Was macht eigentlich die ÖA? Wie stellt sich die Zusammenarbeit vor? Wir haben ja uns zusammengesetzt gehabt schon und wir stellen uns die Zusammenarbeit so vor, dass wir, wenn klar ist, wer miteinander zu arbeiten, man sich zusammensetzt und das festlegt, wie zusammengearbeitet werden soll. Dass das ähnlich sein kann wie im letzten Jahr, habe ich glaube ich schon gesagt, dass es nicht genauso laufen kann auch. Dass wir grundsätzlich offen sind, mit jedem bestimmten Koordinationsteam und auch mit anderen und externen zusammenzuarbeiten, ist auch klar. Das kam mir so ein bisschen rüber, als wäre das noch offen. Was macht eigentlich diese ÖA? Wir das sind also deswegen. Okay, aber das beantwortet sehr, jetzt die Frage nicht, die ich im Raum gestellt habe. Genau, und wir sind da sehr offen in unserer Arbeit. Was wir machen, ist alles klar auf der Wiki-Seite und auch völlig klar aus unserer Tätigkeit. Wir. Ja, du sagst, du nimmst gar nicht so. Das Patch, was ihr da drin habt, Brainstorming, ist das nur Brainstorming oder ist das die. Letzter Eintrag letztes Jahr? Der Arbeitsrahmen. Das weiß ich nicht, welches Patch du jetzt hast. Ob der. Aber genau diese Sachen meine ich. Also das Selbstverständnis der ÖA ist ein ganzes quasi im Brainstorming-Protokoll. Aber. Ja, das weiß ich nicht, ob das verlinkt ist. Aber genau die Sachen, die da so drinstehen, das meine ich so ein bisschen. Aber das ist jetzt ja gleich eigentlich AGÖA. Ne? Das wäre dann AGÖA. Ich wollte es nur nochmal sagen, ja, dass also das nicht so aussieht, dass irgendwie jetzt die ÖA sozusagen so ein unklares Ding ist. Das haben wir auch unseren Kandidaten, die Kandidaten jetzt gar nicht mit drüber. Ja, die wollte, stopp, genau. Ich nehme jetzt meinen Redeanteil von vorhin ganz kurz nachher angucken. Ich habe hier einen Tweet bekommen, ich sage nicht von wem das ist, dass eben der Andreas und ich sind da angetwittert worden. Das ist vielleicht auch ein Kernproblem dessen, warum wir uns jetzt überhaupt hier so unterhalten, über Ausschreibung oder nicht. Ich sage das jetzt einfach nochmal der Transparenz wegen. Es war eben uns Listenkandidaten nicht von vornherein klar, dass es um eine bezahlte Stelle geht. Es war jedem von uns klar, dass der Mensch eine Beauftragung haben möchte und wir sind die Reisekosten vielleicht refinanziert bekommen. Aber wir, die wir da gesessen haben, im Interfekthaus, wussten nichts davon, das möchte ich hier an der Stelle nochmal betonen, dass es da um Kohle geht. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die ich geführt habe, ich weiß, dass ich die Namen hier auch nennen darf, ganz explizit mit dem Markus und auch mit dem Andi, der saß mir gegenüber und wir uns gefragt haben, ja, ist ja schön, dass er hinkommt, macht einen guten Eindruck. Aber was will der eigentlich? Aus welcher Motivation heraus macht er das? Und wir dreien waren sehr kritisch. Und ich war auch sehr kritisch, habe gesagt, der war bei der Bundeswehr, der, was will der hier? Warum kommt er jetzt zu uns Piraten? Er hat in Berlin mal was gemacht. Also das waren genau die Fragen, die uns umgetrieben haben. Und ich persönlich war hinterher ein Stück weit, wie die anderen Kandidaten auch, erleichtert zu wissen, okay, es geht darum. Das ist natürlich blöd, dass uns das von vornherein nicht so gesagt wurde, dann hätte man dieses ganze Prozedere anders machen können. Und das wollte ich jedenfalls nochmal als Reaktion auf diesen Tweet für alle klar und deutlich aussprechen. Und wie es aussieht. Das ist schön, weil diese Fragen hat man einfach. Da kommt jemand her, dann macht er was. Ist das ein U-Boot von woanders oder wer weiß? Ja, Und ist alle schon gemerkt. Jetzt hat die Bundeswehr. Also diesen Gesprächsteil habe ich übrigens eingeleitet. Sie wissen ja, bei uns arbeiten alle ehrenamtlich. Und das bei Ihnen aus. Da kann man hier sagen. Und eine Frage. Ich habe auch immer für alle Firmen zusammensetzen. Gibt es denn irgendwo einen Termin, ab wann bearbeitet werden soll hier. In diesen Räumlichkeiten, weil hier man noch eine andere Geschichte. Ja, und dann los. Ja, es ist aber nicht Abschluss der Geschichte gerade. Nö. Was Neues. Gut, können wir dann hier einen Break machen, weil ich würde gerne die Aufnahme stoppen, weil ich muss in die Vorstadt. Ich würde aber gerne noch einmal hier. Ja, das ist. Das kannst du ja dann danach. Ja, ist ja auch in ihrem Garten. Abschluss. Dann sage ich jetzt mal kurz Tschüss, wir müssen umstöpseln, weil ich den Laptop hier für die Vorstandssitzung brauche. Wir sind aber gleich wieder da. Shitstorm bitte.